Dropkick Drama, ich vermute mal, es ist Ausgabe 156, so sicher bin ich mir da nicht. Wieso das denn nicht? Weil ich keinen Internetzugang habe und leider die Wrestling-Seite nicht mehr geladen hatte. Aber die hatten doch noch zweimal Internet heute, die haben wir doch eingekauft. Ja, wo hast du die denn hingestellt? Hinten da bei Benning, da waren wir und da hatten die noch genau zweimal Internet. Ja, wo hast du die hingestellt? Die Kiste steht noch unten im Keller. Also. So, wir sollten anfangen, solange das Mikro noch geht. Es geht, glaube ich, ganz gut. Guck mal, aber es ist hier eine wie tickende Zeitbombe. Das ist, als wenn jemand wüsste, dass das Wrestling sich dem Ende entgegen bewegt. Gleich explodiert die Pipebomb. Welche Nummer haben wir, ne? 156, es ist eine Quersumme? Super Dropkick Drama, das ist die F-Summe 12. Wie berechnet man denn die Quersumme? Plus. Wie plus? Plus, alle Zahlen plus. Alle was? Alle Zahlen plus. Wir addieren alle drei Zahlen. Im Fachjargon heißt das auch, wir nehmen alle Zahlen plus. So sagen wir das immer am Gymnasium. Ja, das ist, was ist das für ein komisches Gymnasium? Das ist ein super Gymnasium. Was hast du denn in Mathematik eigentlich für eine Note, Mirko? Das weiß ich nicht noch, ist nicht vorbei. Was hattest du denn im letzten Jahr in Mathematik, im letzten Zeugnis? 2 plus. Das kann ja gar nicht sein. das ist ja... 2 Punkte, oder? 2 Punkte, was heißt hier 2 Punkte? Ja, auf dem Gymnasium war ja eigentlich zumindest zu meiner Zeit war das so, dass man da Punkte bekommen hat. Das kommt in der 11. 15 war das höchste und 0 war das niedrigste. Das kommt in der nächsten Klasse. Die Raw Super Show, das haben wir auch eine super Rocky Drama. Was besprechen wir denn heute eigentlich? Welche Nummer haben wir denn heute eigentlich? 156. Und von wo aus senden wir denn heute live? Live, aus dem Studio bei Oma. Ja, siehst du, das muss man mal erstmal gesagt haben. Ja. Da kannst du mir auch beim Telefonieren nicht immer ins Wort fallen, wie du das sonst immer machst. Nee, dann gibt's hier immer einen. Das geht da nämlich gibt's nicht. Immer einen mit dem Hype. Dann gibt's dann nämlich nie. Und, das mache ich gar nicht. Das ist. Du redest nur mal so viel. Und dann ich würde ja nie viel reden. Ich würde ja niemals viel reden. Ich würde ja auch niemals ins Wort fallen. Ich wollte das würde ich wirklich niemals machen. Ich wollte noch was nachtragen. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich brauche ja eigentlich auch mal ein iPad 2, ne? Könnte das ja mal. Das Schöne ist, ich glaube, dass mein Kopf stabiler ist als dein iPad. Das glaube ich nicht so ganz. Wir können das gerne mal testen. Ich glaube nicht, du, wenn du das Ding hier mal. Solche. Nein. Zuck doch nicht zurück, wir wollen das so jetzt testen. Nein, mit dem Kopf, aber doch nicht mit der Hand. Was steht denn heute auf dem Programm in dieser 7,5-stündigen Live-Show? Wir wollten Schlag den Raab Spiel für Spiel testen. Tippen. Nicht testen, tippen. Ich wollte eigentlich noch was nachtragen. Oder was etwas nachträglich sagen in dieser Sendung, aber das trag mal was nach. Weil ich das letzte Mal vergessen habe. Und zwar hast du das Tippspiel zu Hell in a Cell gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, mit wie vielen Punkten. Ich tippe auf 5 zu 4 oder 5 zu 3. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Matches richtig getippt habe. Und dass du bei dem Mensch, bei dem Main Event, wo du auf Cena getippt hast, da hast du halt sozusagen den Punkt verloren, den ich mehr hatte. Ja, also 5 zu 4. Das zeigt natürlich, dass die Kämpfe alle sehr vorhersehbar waren. Ja. Oder wie einfach. Wobei ich kann mich Hell in a Cell war jetzt nicht so schlecht. Hell in a Cell war gut. Du hattest ja Daumen nach oben, ich hatte ja so Mitte bis oben, so irgendwo ich dazwischen. Ich hatte sogar eine DVD-Kaufempfehlung ausgesprochen. Ja, was für mich nicht gilt. Da war der andere Pay-Per-View, ich weiß gar nicht mehr, Money in the Bank war es, glaube ich. Ja, ich kaufe mir trotzdem keinen davon. Aber hatten sie ja jetzt, wir waren vorhin ja drüben bei Benning und hatten sie ja nicht da. Ich mag gerade mal bezweifeln, dass du die mitgenommen hättest, wenn es sie gegeben hätte. Ich bin mir nicht sicher, weil ich bin ja jetzt noch sozusagen... 2 Tage? Lass mich mal überlegen. 3 Tage sozusagen wrestling-technisch auf dem Trocknen. Ja, da hinten im Schrank stehen ein paar Sachen. Wenn man sich allerdings, wenn man auf der anderen Seite sich anguckt, ja, was ich mir am Montag da antun musste. Ja, im Studio bei Oma, da gibt's ja auch, hier gibt's ja Sky vorne und da kannst du dir Bound for Glory kannst du dir angucken. Ja, danke. Bitte. Wegen Gesundheit und so. Und ansonsten hatten wir heute vor, wir lesen da ja Erich Kästner Lyrische Hausapotheke. Wir werden dann nachdem du deine Tasse Tee aufgetrunken hast und die Tür nicht aufgerissen hast und den Tee auf deinen Computer, das hattest du gerade vor, ne? Ich wollte die wegstellen, ganz ehrlich. Ich glaube, du wolltest gerade die Tür aufreißen und damit die Tasse auf, nicht, also auf dem Teppich ist ja nicht so schlimm, aber auf deinen Computer. Trink mal deinen Tee. Was steht denn? Wir werden heute, wenn wir die Schnauze voll haben vom Wrestling, gibt es eine szenische Lesung von Erich Kästner, Lyrische Hausapotheke. Aber zunächst machen wir die Besprechung der aktuellen Raw-Sendung. Machen wir auch noch die davor? In einem Rundumschnellumblick. Also in einem Rundumschnellumblick. Jetzt habe ich gerade mein iPad aufgemacht, um das wieder zuzumachen. Rundumschnellumblick. Ich habe auch noch von Wolf Wondracek die Gedichte. Ich überlege gerade, habe ich die von Durst Grürben? Ja, hau. Hier, pass auf. Oh nee, jetzt kommt da oben. Und da liegt doch dieses komische Moralbuch, ey. Das habe ich durchgelesen. Ja. Ich habe hier von Durst Grünwein zwei Gedichtbände. Das eine heißt Schädelbasislektion und das eine heißt Falten und Fallen. Und wenn du Schädelbasislektion öffnest, dann wirst du feststellen, dass da vorne auch noch eine Widmung von dem Autor ist. Ich war nämlich damals, als das Buch Falten und Fallen rauskam, war ich auf einer Lesung in Hannover in einer Buchhandlung. Die Buchhandlung gibt es schon gar nicht mehr. Und dann habe ich das ältere Buch von ihm, was es so im Handel gar nicht mehr gab, gekauft. Und da hat er dann noch einen lustigen Kommentar reingeschrieben. Da können wir nachher mal reingucken. Und die Gedichte, die er vorgelesen hat, die haben wir auch alle nicht verstanden, wie wir das. Wir dachten dann auch alle, das ist auch alles ein bisschen schwierig. Und er hat dann teilweise auch Gedichte doppelt vorgelesen. Da können wir nachher nochmal 2 Stunden draus vorlesen. Ich erinnere mich noch an Raw vor 2 Wochen. Ich nicht, vielleicht, aber du hast es auch erst heute Morgen gesehen. Vielleicht, weil ich heute Morgen geguckt habe. Ich habe es auch gesehen, aber erinnern kann ich mich trotzdem nicht. Mein Gedächtnis reicht so weit, ich kann mich noch daran erinnern. Es gab ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ich kann mich ans Ende, kann ich mich noch erinnern. Ja, ja. Es gab ein Six-Man-Tag-Team-Match, da kann ich mich noch daran erinnern, weil das eine gute halbe Stunde ging. In der Halle wahrscheinlich sogar 40 Minuten oder so. Das war ziemlich gut. Ach so, ja, das war so das letzte Match. Aber letzten Engel. Ich weiß, dass auf der einen Seite waren, glaube ich, CM Punk, Sheamus, John Cena. John Cena, genau. Und auf der anderen Seite waren, glaube ich, war nicht Dolph Ziggler? Also warte, John Cena, CM Punk, Sheamus, Mason Ryan und Evan Bourne. Ne, ich glaube, der war diese Woche. Gegen Dolph Ziggler. Jack Swagger. Mark Henry? War der dabei? Nein. Nee. Nein. David Otunga. Nee, ich glaube, ich verbessere. Doch, David Otunga. Oh ne, der hatte diese Woche in diesem Tag Team. Der war doch. Obwohl, der könnte letzte Woche auch dabei gewesen sein. Gott, wir lassen das lieber. Da kommt nichts bei. Nee, da kommt ja. Du hast ja Notizen gemacht. Wir werden da jetzt mal durchgehen, was da passiert ist. Ich habe keine Notizen gemacht. Achso, ich dachte, das wären. Weil das ist diese Woche. Aber wir sollten dann zumindest, damit diese Woche Sinn macht, das Ende der Woche davor erläutern. Deshalb habe ich beim Tag Team Match angefangen, denn das war ja kurz davor. Genau, und was passierte dann? Ja, jetzt hier. Also in der Sendung, man muss einmal noch, bevor du zum Ende kommst, muss man noch davor sagen, es gab ein Segment hinter den Kulissen zwischen John Laurinaitis und Triple H, wo John Laurinaitis, das ist ein blöder Name, oh ja. Wo er zu Triple H gesagt haben, die Leute haben alle wahrscheinlich kein Vertrauen mehr, er müsste ein Vote of Confidence, also quasi eine Vertrauensabstimmung, sowas ähnliches gibt es ja in der Politik auch, müsste er durchführen lassen, damit er sozusagen sein Gesicht gegenüber den Wrestlern nicht verliert. Und diese Vertrauensabstimmung, die fand halt am Ende der Sendung statt. Ja, da war dann wirklich ziemlich das ganze Roster um den Ring, also es war recht vollständig diesmal. Genau, waren... Das war echt super präsentiert, erst kamen die Raw-Leute raus und dann kam das SmackDown-Film und dann kamen 3 Leute raus und ich dachte, super! Ja, genau. Und dann kamen 15 Dieben. Genau. Und dann kam nochmal Raw und SmackDown. Dann genau. Kamen die ganzen SmackDown und es kamen auch die, die Schiedsrichter raus. Die kamen erst zu den Dieben mit raus. Das sah auch super aus. Ja. Bild für die Ewigkeit. Ich hoffe, das hat irgendjemand festgehalten. Und es fehlten aber, weil man denen halt nicht die Buhrufe aussetzen wollte, CM Punk, John Cena, Randy Sheamus. Orton, Sheamus fehlte. Nee, Sheamus war da. Nee, ich glaube, Sheamus fehlte. Sheamus war da, interessanterweise. Ja? Ja. Ich dachte, er hätte auch gefehlt. Fehlte sonst noch jemand? Also Randy Orton, John Cena. Interessanterweise war Mark Henry auch dabei. Ja. Und Alberto Del Rio war auch dabei. Es war, wie gesagt, relativ vollständig. Ja. Also bis auf so diese Hauptfaces fehlt eigentlich niemand. Mhm. Es waren noch viele Leute, die kannte man gar nicht. Das jedes Mal so. Ja. Also mit diesen Lumberjack-Matches, die in der letzten Zeit stattfinden, ich lerne immer wieder neue Leute kennen. Genau. Ja, man weiß dann auch nie so genau, sind das jetzt irgendwelche lokalen Wrestler, die nur kurz da sind, oder sind die wirklich fest bei WWE? Ja, und was ist dann passiert? Dann haben alle Leute nacheinander gesagt, hier Triple H, kein Vertrauen, kein Vertrauen, kein Vertrauen. Genau, erstmal haben sie... Mike Chioda. Ja. Der Referee meinte von wegen, ich bin ja dein Freund und so weiter, aber in der letzten Zeit wurden so viele Referees verletzt und so weiter. Ja. Also die haben alle zum gesagt... Zum ersten Mal seit 15 Jahren habe ich Angst, zur Arbeit zu gehen und sowas. Alle gesagt, es ist eine unsichere Arbeitsumgebung. Ja, Jerry Lawler kam dann noch in den Ring und meinte auch, er glaubt zwar nicht, dass Triple H daran schuld ist, sondern die Leute, die im Hintergrund halt die Fäden in der Hand haben und Triple H da entsprechend ausspielen, aber Triple H ist halt der dafür verantwortlich ist letztlich, weil er halt im Vordergrund steht und alle unter Vertrag hat und so weiter. Und deshalb spricht Jerry Lawler ihm No Confidence aus. Und dann nächstes, Beth Phoenix, das ist auch albern, ne? Da sagte Beth Phoenix, das ist so eine dämliche Storyline. Ja. Der sagte Beth Phoenix auch, wir sind ja nur Frauen. Versuchen sie die ganze Zeit so aufzubauen, als wenn sie auch gegen Männer kämpfen können. Und dann sagt sie, wir sind ja nur Frauen. Ja, aber auch wirklich so ein Ton. Ja, das ist furchtbar. Und es könnte ja was passieren. Ja. Es ist ja Wrestling, es könnte ja was passieren. Ja. Also Katastrophe. Katastrophe. Also im bei Prinzip, den Dieben ist man es normalerweise nicht gewohnt, dass da irgendwas passiert. Genau. Und jetzt könnte mal was passieren. Und Wade Barrett wurde dann zum Sprecher für die Raw-Leute gemacht. Ja. Der hat dann erzählt, alles unsicher und so weiter. Er hat Triple H ihm gesagt, wieso, du hast doch da mit Nexus damals hier den ganzen Ring auseinandergenommen. Was soll der Quatsch denn? Hat er ja auch recht gehabt. Ja, also, Wade Barrett hat nur Probleme, wenn das Chaos nicht von ihm selber ausgeht. So hat Triple H das interpretiert. Christian hat für die SmackDown Wrestler gesprochen. Ja. Ist auch komisch, ne? Also Mark Henry ist der Champion, aber Christian spricht für SmackDown. Alberto Del Rio ist der andere Champion, aber Wade Barrett spricht für die. Das weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht. Das so ist alles schon ein bisschen seltsam. Nee, find ich auch nicht. Und der ganze Roster sieht sieht halt schwach aus. Ja, das stimmt. So nach dem Motto haben alle Angst. Ich habe den dummsten Cover gesehen. Den schwarzen. Die waren das ist auch schön, ne? Nach dem, der stand direkt bei Mark Henry und Wade Barrett, wo er gesprochen hat. Man dachte ja nach Hell in a Cell, der verschwindet jetzt, die Storyline ist beendet, aber jetzt gibt es. Und die nennen die jetzt tatsächlich so, ne? Im Match, da heißt es dann Sin Cara Negro für den Schwarzen und Sin Cara Azur für den sozusagen Original Mystico. Oder? Ja, ja, doch, im Kommentar von Booker T ist das so. Der hatte ja damit angefangen bei Hell in a Cell und da stand. Werden die auch so angekündigt? Ich weiß nicht, vielleicht fangen wir damit irgendwann an. Ich hatte den Eindruck, er hat sich das wohl irgendwie bei dem Hell in a Cell überlegt und wahrscheinlich gibt es irgendjemanden bei WWE, dem das gefallen hat und die haben dann gesagt, mach doch mal weiter so. Sollte mich nicht wundern, wenn sie irgendwann das Fest in den Namen übernehmen. Oha. Oha. Ja, und nacheinander sind dann alle Leute vom Ring weggegangen. Genau. Und ganz zuletzt, das hat wahrscheinlich Vince McMahon wieder eingefehlt, um ein bisschen Buchrufe da zu bekommen für den Jim Ross. Der ist dann ganz zum Schluss, saß er da am Kommentatorenpult. Alle waren weg, sogar die Kameramänner haben die Kameras niedergelegt und sind davon gegangen. Ganz zum Schluss ist auch Jim Ross gegangen, hat natürlich nochmal extra Buchrufe. Ja, das war die größte Katastrophe. Ja. Ich dachte eigentlich, der bleibt da. Dachte ich erst noch. Du saß da so schön. Ja, ich dachte auch, weil Triple H guckt ihn auch. Dann dachte man so, ja, Jim Ross, das ist der ist so fest mit dem Wrestling verankert. Den interessiert das alles nicht, der macht weiter und der hat dann natürlich die lautesten Buchrufe bekommen, weil er als allerletzter dann noch gesagt hat, keine Chance. Und dann später nach der Sendung hat er ja über Twitter gesagt, tut ihm leid, er würde gern wieder zurückkommen. Ist dann aber in der nächsten Woche trotzdem nicht da gewesen. Hast du die SmackDown nach Raw gesehen? Nee, das reichte mir dann doch heute Vormittag. Ja, das Interessante ist dann, die Logik ist dann ja vollkommen aufgebrochen, weil SmackDown ist wie ein ganz normales SmackDown durchgeführt worden. Dann hieß es halt, nee, Triple H ist nicht da und Teddy Long hat die Kontrolle. Und weil Teddy Long die Kontrolle hat und Triple H nicht, haben sie dann ein ganz normales SmackDown-Show gemacht. Mit Tag Team Matches. Mit Tag Team und Einzel und ich weiß nicht mehr, welche Matches, aber war schon dann schon wieder albern. Und das Schönste in der SmackDown-Sendung war eigentlich der Kommentar von Booker T. Die haben da wurde diese Storyline schon so, die war ja schon, als man es gesehen hat, so absurd. Da wurde die noch absurder. Da hat dann Michael Cole gesagt, jawohl, wir haben Stellung bezogen und wir sind gegen Triple H aufgestanden und rausgelaufen und haben alle mitgemacht. Und Booker T meinte das, nee, ich bin ja nicht wegen Triple H rausgegangen. Ich dachte, die Sendung war zu Ende und ich musste auf Toilette. Der hat dann diese Storyline noch so ein bisschen. Ja, wirklich gesagt, ich musste auf Toilette, deshalb bin ich weggegangen. Also, das war schon sehr schizophren. Also, da wurde bei SmackDown wurde diese Storyline schon wieder ad absurdum geführt. Ja. Also, Triple H ist ja ein Chief Operating Officer, scheinbar nur von Raw und nicht von SmackDown. was schon in sich logisch, unlogisch ist. Und bei Raw in der nächsten Woche ging es dann genauso dämlich weiter. Und da sind wir jetzt. Oha, ja. Wow, super Show. Super, super. Ich dachte eigentlich, mit diesem bekloppten anderen Zeugs ist auch die Super Show zu Ende, aber. War, am Anfang war auch keiner. Nee, es war auch. Am Anfang war gar keiner da, also dementsprechend hat auch niemand Super Show gesagt. Aber es wurde auch nach dem, ne, du weißt schon was, wurde auch noch Super Show eingeblendet. Nach dem was wurde auch noch Super Show eingeblendet? Nach der Übernahme. Ist egal. Raw Super Show vom 10.10.2011 aus der Chesapeake Energy. Gott, oh Gott, oh Gott. Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City, Oklahoma. Ist dir aufgefallen, da hinten war so ein Casino oder irgendwie sowas. Das war eine sehr interessante Arena. Ist mir nicht aufgefallen. Und in der vor zwei Wochen, die war voll klein, die hatte da hinten gar kein Tribut. Das war irgendwie, ich war so ein Hinterhof. Mäßig war das schon fast. Ist mir auch nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass die Kameraleute offensichtlich zurück waren. Ja. Weil man hat, es waren zwar keine Kommentatoren da, aber man hat das Bild der Halle innen gesehen und wie gesagt, die Kameraleute haben das alles schön eingefangen. Logik pur. Haben so in das Publikum rein ihre Kamerafahrten gemacht. Die haben so ein bisschen UFC-ähnliche Kamerafahrten so am Publikum lang gemacht. Machen sie das eigentlich immer? Ist mir zum ersten Mal so jetzt aufgefallen. Machen sie immer. Ich dachte, das hätten sie wohl UFC abgeguckt. Ich würde dich nett bitten, das zu unterlassen. Was denn? Ich würde dich nett bitten, das zu unterlassen. Es tickt, glaube ich, hier eine Zeitbombe. Ja, die Pipe-Bombe. Eine Zeitbombe, keine Pipe-Bombe, eine Zeitbombe. Wir sind im Wrestling. Genau. Business. Das heißt, wir sagen Pipe-Bombe. So, mach mal weiter. Was passierte denn dann? Ja, es gab natürlich einen Rückblick. Dann sahen wir die Halle, keine Kommentatoren, keine Mitarbeiter, nichts. Und Triple H machte sich auf den Weg zur Halle. Es gab auf dem Weg zur Halle hat er, glaube ich, eine so eine Frau gesehen. Mhm. Sie lief da lang. Aber ich glaube, das war die einzige, oder? Die hat eine Zeitschrift geblättert. Ja, die hatte auch nichts gesehen. Die hatte wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass die letzte Woche alle weggelaufen sind und ist dann halt einfach mal zur Arbeit gekommen. Hast du erkannt, in was für einer Zeitung sie geblättert hat? Nein. Die hat eine Zeitschrift geblättert und genau daneben stand so ein riesiger LCD-Fernseher. Wer hat das, also ich nehme ja an, dass Triple H das alles backstage und auch vorne so den Ring und so alles selber aufgebaut hat. Weil die Leute, die mitarbeiten, die waren ja alle nicht da. Oder? Das ist gut. Ich denke, der wird über Nacht einfach durchgearbeitet haben und alles selbst aufgebaut haben. Ja, die muss doch irgendwo herkommen, sonst wenn die alle da gekündigt haben. Naja, Triple H, der hat sich dann auf jeden Fall ordentlich Zeit genommen, bis er nach da war. War ja auch nichts zu tun in der Ausgabe. Die mussten ein bisschen Zeit gewinnen. Ja. Fürs Publikum schon mal super Anfang, die live in der Halle sind. Und nichts ist da, die jubeln da irgendwie sonst was entgegen. Ja, ist schon mal, fängt schon mal gut an. Da bezahlt man gern mal 120 Euro für eine erste Reihe. Ich glaube, ich hätte mich so hintergangen gefühlt, wenn ich da live vor Ort gewesen wäre. Das war eine Katastrophe. Das war so, ich weiß nicht, ob sie wenigstens noch 5-6 Dark Matches gemacht haben. Also wenn die jetzt keine Dark Matches gezeigt haben, dann war das echt eine Katastrophe. Die richtige Raw gab es davor. Mann. Kann man nur so. Das wäre nicht so richtig. Also das war wirklich, also Dave Meltzer und der Brian Alvarez sagten das auch. Impact war die letzten zwei Wochen besser als diese Raw. Ich wusste am Ende der Sendung, ich dachte, was wollen die mir da jetzt mit sagen? Ja, das fragt man sich auch. Ja, und Triple H meinte, dass alle streikenden Superstars außerhalb der Halle sind. Das sollte. Die haben da bestimmt eine Feier gemacht davor der Halle. Nee, ich nehme an, die sollten die. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die irgendwann nochmal ein Kamerabild zeigen und dass die Wrestler dann alle mit so Demonstrationsschildern und alle immer im Kreis vor der Halle Triple H weg oder so. Das sollte ja offensichtlich eine Anspielung sein auf diese Wall Street-Proteste. Und ja, die kehren erst zurück, wenn Triple H sein Amt aufgibt und Hunter fragt die Fans, ob er aufgeben sollte. Ja, da gab es geteilte Reaktionen, ne? Ne, die haben alle gesagt No. Naja, also bitte. Also, habt ihr schon recht geteilte Reaktionen. Ne, die haben alle No gesagt. Naja. So habe ich es wahrgenommen. Ja, Triple H meinte, egal, er bietet den Fans eine super Sendung, super Stunden, super Matches. Er würde dann mit dem Besenstiel in der Ecke ein Match haben, wenn halt kein Superstar da wäre. Und dann meint er noch, mit dem Besenstiel hätte ich wahrscheinlich sowieso ein besseres Match als mit den meisten, die da draußen jetzt stehen. Das ist schon mal super, um die aktuellen Superstars so richtig populär zu machen. John Cena kommt heraus, da dachte ich schon, schade. Doch nicht nur Triple H die nächsten 2 Stunden. Nee, John Cena war ja beim letzten Mal nicht dabei. Das war zumindest, das war dann noch logisch. John Cena macht sich auf zum Ring und spricht Tanta seine Loyalität aus, denn Loyalty steht auf seinem T-Shirt. Was steht da genau? Hustle, Loyalty, Respect. Und Loyalty ist nicht nur ein Wort, das ist seine Lebenseinstellung. Genau. Sheamus kommt noch heraus. Und was auch schön war, John Cena hat gesagt, er hat schon mit so vielen seltsamen Vorgesetzten Mike Adamly, Vince McMahon, 1000 Raw, General Manager, 56 Gast-General Manager, irgendeinen komischen Computer und so. Da. Genau, aber für die meisten, die draußen stehen, wäre ja Triple H der erste Chef. Ja. Das heißt, die da draußen, die sind alle erst seit 4 Monaten dabei, weil Triple H ja jetzt seit 4 Monaten da ist. Also das ist die nächste Unlogik. Sheamus kommt dazu und meint, er spricht die damalige Auseinandersetzung mit Triple H an und wie viel Respekt er für Triple H hätte, weil Triple H ja so toll war. Er hat sich schön mit dem Sledgehammer schlagen lassen. CM Punk kommt auch noch zum Ring und meinte, er wäre ja letztlich der Grund für diesen ganzen Streit und so weiter. Und auch er ist noch dabei. Genau, CM Punk ist jetzt von Anti-Establishment zu dem absolut. Genau. Also das ist schon den CM Punk-Charakter, haben sie da durch die Story dann auch schön kaputt gemacht. So, Triple H legt ein Match zwischen Sheamus und John Cena fest und CM Punk bekommt die Aufgabe des Kommentierens und freut sich ziemlich und meint dann auch zu Triple H, kann ich auch deinen Mantel anziehen. Das war das einzige Positive an der Sendung. Wobei die beiden sich ja nun überhaupt nicht ausstehen können und wie die beiden dann da ihre Scherzchen gemacht haben. CM Punk musste dann auch noch die Glocke läuten und hat dann gefragt, kriege ich dafür dann auch 2-faches Gehalt? Ja, halt. Das sind ja 2 Jobs. Das ist ja Triple H, ja klar. Und er durfte das Jackett von Triple H anziehen. Mhm. Erstes Match, Special Guest Referee ist direkt mal Triple H. Und Kommentator ist hier im Park. Und Ringglocken. Leute. Ja. James gegen John Cena endet im No-Contest, nachdem Vince McMahon herauskam. Das war auch so dämlich gemacht. Da geht das Match direkt nach der Glocke in die Pause. Und dann läuft das nach der Pause eine halbe Minute und Vince McMahon kommt raus. Ja, das war, also das Match insgesamt, vielleicht ging es für die Halle 10 Minuten. Nee, wenn man so die Pause, ich weiß nicht, wie lange die Werbepausen sind. Die Werbepausen sind in Amerika gar nicht so lange. Das ist eher so, so RTL2-mäßig. Da sind eher viele Werbepausen, aber auf kurzem. Das heißt, das Match ging 5 Minuten oder was? Ja, vielleicht. Da hat man ja zahlender Zuschauer in der Halle ordentlich was gesehen. Ja. Und dann kam schon mal Vince McMahon rein, der ja von dem Board gefeuert worden ist. Wie ist denn das? Der arbeitet jetzt gar nicht mehr für WWE, oder? Der ist jetzt nur noch. Der arbeitet nicht mehr für WWE, oder? Der ist jetzt im Prinzip nur noch Besitzer, aber der Vorstand. Da ist er ja offensichtlich nicht der sozusagen bestimmt sozusagen, wie es mit seiner Firma weitergeht. Der hat sich da reingeschmuggelt in den Vorstand. Das ist absolut. Das ist ja unlogisch, ne? Aber gut. Kam halt Vince McMahon. Und Vince McMahon teilt Triple H mit, dass der Vorstand sich dazu entschlossen hat, einen neuen, moralisch aufrichtigen und neutralen General Manager einzustellen. Welcher zudem keiner aus der McMahon-Familie ist. Bis allerdings der General Manager genannt wird, wird ein anderer die Aufgabe als Vorläufer General Manager übernehmen. Und Triple H wird das genauso wenig gefallen wie Vince McMahon selber, denn es ist John Laurinaitis. Laurinaitis betritt die Rampe, bekommt lautstark You Suck Chance. Das war das einzige Mal fast in der Show, wo so richtig die Fans dann jemanden ausgepfiffen haben. Das Hunter, war ganz gut. Hunter und Laurinaitis lieferten sich einen kurzzeitigen Stairdown. Aber beim letzten Mal war es ja so, dass der den Job COO übernimmt, auch dem Vorgänger gesagt hat, du bist raus, ich übernehme das jetzt. Warum kam jetzt Vince McMahon und hat die Botschaft überbracht und nicht John Laurinaitis? Macht keinen Sinn. Wenn John Laurinaitis sich nicht selber als neuer General Manager ankündigen sollte, who knows. Ja, hat ja. Wer wird denn jetzt, was ist denn dein Tipp, wer wird denn, nachdem John Laurinaitis das ja nur temporär macht, ja, wer wird denn ja jetzt der Offizielle? Mike Adamly? Was glaubst du denn? Stephanie McMahon? Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Dass du da es, hieß doch, es hieß doch eigentlich niemand aus der McMahon-Family, oder galt das jetzt nur für den Ach so, ja, Interim. Richtig. Nee, hast recht, das gilt nicht für den Interim, das gilt für den Nachfolger. Wer kann denn das dann sein? Oh, Ich weiß nicht, sowas ganz komisch. Bist du jetzt schon müde heute? Komm, nee, noch schlag den Rad bis 4 Uhr morgens. Ja, das gucke ich auch, glaube ich, gar nicht. Doch, klar. Nee. Wieso das denn nicht? Ach nein. Guckst du schlag den Rad nicht mehr? Doch. Ist besser als Wrestling. Ja, das ist auch nicht schwierig. Ja, wir, also, liebe Zuhörer, ja, komm, hier, hol mal das schreib mal die lyrische Hausapotheke. Schreib Mirko mal eine Postkarte, wer denn der neue Chief Operating Officer wird, nachdem John Laurinaitis da raus ist. Ja, Postkarten. Otanga? Weil das wäre gar nicht so. Das wäre furchtbar. Der hat so überhaupt kein Charisma mehr. Hm. So, machen wir weiter. Was kam denn danach? Wir sehen John Laurinaitis Backstage stehen und er empfängt die ganzen Superstars, die zurückkehren. Interessanterweise handelt er sich dabei vielleicht um 10 Leute. Ja, es kamen einige durch und das sollte so andeuten, dass dann immer mehr und dann haben sie weggeblendet. Aber das Schöne war John Morrison. Ja, der meinte dann so viel von wegen John Laurinaitis, super, der ist ja noch blöder als alle als Triple H. Und warum ist er zurückgekommen und nicht draußen geblieben, wenn er blöder ist? Und dann hat er auch noch gleich gesagt, you suck, und dann sagte John Laurinaitis, und du hast jetzt gleich ein Match, geh mal gleich in Straßenklamotten zum Ring. Ja, und dann gab noch Christian dazu. Erstmal hat er die ganzen Leute mit David Otunga, die momentan so ein bisschen streiten, willkommen geheißen. Und Christian hat er auch noch willkommen geheißen. Er fand das auch ganz toll. Und Ronald meinte dann auch, hier, du auch in Straßenklamotten direkt. Und Christian meinte dann ganz schnell, ja, das ist ja super. Und der Christian sagte dann noch zu anderen, die da rumstanden, kommt mit. Und das waren Cody Rhodes. David Otunga und wer war noch? Dolph Ziggler, genau. Und Jack Swagger. Und nee, Otunga war nicht dabei, oder? Vicky Guerrero. War Otunga dabei? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es waren Dolph Ziggler, Jack Swagger, Cody Rhodes und Vicky Guerrero. Das scheint ja irgendwie so eine neue Fraktion zu werden. Mhm. Ja, die so ein bisschen hintergangen wurden, die Conspiracy-Partei. Genau. Die Conspiracy ist ja mehr Miss und R-Truth. Ja, auch. Mit David Otunga als Lawyer. Ja, die sind dann zum Ring und dann wurde John Morrison verjobbt. Nach und nach kommen dann auch noch die Kommentatoren. John Morrison, Jared oder Michael Cole, wer da bejubelt und nicht bejubelt wird, kann man sich ja denken. Zweites Match. Christian mit Dolph Ziggler, Cody Rhodes und Jack Swagger und Vicky Guerrero am Ring. Besiegte John Morrison via Spear. Jobber-Match ganz schnell. Und nach dem Match musste John Morrison dann auch die Finisher aller Heels einstellen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Es gibt Gerüchte, dass John Morrison, der Vertrag läuft demnächst aus, rausfliegt aus der WWE. Habe ich auch gehört. Glaubst du, dass er wirklich rausfliegt? Nee. Wenn er rausfliegt zu TNA? Ja. Wird er sofort Champion bei TNA? Nee. Wieso bist du denn so müde? Auch weiß ich nicht. Hast du die Nacht gar nicht geschlafen? Ja doch, aber Raw war so langweilig. Hast du wieder irgendwas nachts geguckt? Nee. Ist ja ein Ding. So, machen wir weiter. Raw war sehr spannend diese Woche. Also John Morrison wird der nächste Champion bei TNA und wurde jetzt hier in der Sendung, bei der ja kein Superstar mitgemacht hat, verjobbt. Das Publikum hat mittlerweile auch gedacht, hä? Was ist jetzt denn? Wo kann er da? Jetzt sind alle wieder da. Was ist los? Backstage konfrontierte Triple H den vorläufigen General Manager. Laurinaitis machte Triple H klar, den Job gar nicht zu wollen. Allerdings entschied es der Vorstand. Dennoch geht er lediglich der Tätigkeit nach. Hunter startet Laurinaitis an und sagte, have you ever tried to pick up your... Jetzt sagst du das wirklich. Das will ich jetzt eigentlich auch nicht zitieren. Have you ever tried to pick up your teeth with fingers that are broken? Und was heißt das auf Deutsch? Macht das Sinn, das jetzt auf Deutsch zu... Ja. Nein. Ja, sicher. Nein, das macht keinen Sinn. Jetzt sag nochmal auf Englisch. Have you ever tried to pick up your teeth with fingers that are broken? Hast du schon mal jemals versucht, deine Zähne aufzuheben mit gebrochenen Fingern? Das ergibt nicht mal auf Englisch Sinn. Ich würde es mal folgendermaßen deuten. Er möchte ihm erst einen Schlag ins Gesicht versetzen, bei dem ihm die Zähne aus dem Mund fallen und möchte ihm dann noch zusätzlich die Finger brechen. Und das ist sozusagen die Drohung. Und Mirko, der gähnt hier in einer Tour rum. Schlimm ist das mit Mirko. Ja, das ist die Jugend von heute, ne? Die ganze Nacht irgendwie... durch Fernseh gucken und ich weiß nicht, was sie da im Internet machen und dann aber am nächsten Tag nicht fit sein für die ernsthaften Aufgaben des Lebens. Wie soll das nur bei deinem Praktikum werden? Das wird ein Spaß, so. Das glaube ich auch. Aber nicht für dich. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Das war auch ganz gut so. Im Ring steht Mark Henry. Erneut erinnert er, 15 Jahre benötigt zu haben, um World Heavyweight Champion zu werden. Und nun zählt er zu den dominantesten Superstars aller Zeiten. Er fürchtet niemanden und stellt sich jedem Number One Contender, wo Big Show keiner sei. Es folgt der Videorückblick mit all mit den Ereignissen zwischen Big Show und Henry bei SmackDown. Da konnte ich dann jetzt auch mal den Chokeslam gegen Mark Henry durch den Tisch sehen. Was ganz interessant an dieser Geschichte war, in der aktuellen Brian and Vinny Show, da machen der Brian Alvarez und der Vince Verhey auch so ein Review von dieser Raw. Jetzt hören wir auf mal rumzugehen, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Was ist denn los? Müssen wir die Aufnahme unterbrechen? Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm mit dir. Das wird noch besser. Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimmer als bei dem einen Radiomoderator, der mal einen Rekord machte, wo er irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche lang ohne Schlafen durchmoderiert hat. In den letzten 2 Tagen. Das ist ja so ähnlich, ist das ja mit dir hier. Ja. Hast du die letzten 2 Tage überhaupt geschlafen? Ja, klar. Ja, das kommt mir aber komisch. Na, das also in der Brian und Vinny Show haben die gesagt, das war ja wohl eine der allerschlechtesten Raw der letzten 20 Jahre. Und dann haben die zusammen überlegt, welche Raw der letzten Jahre war denn ähnlich schlecht. Und dann kamen die auf die Raw-Ausgabe von 2009 mit dem, Mr. Ken und Jeremy Piven. Da konnte ich mich auch noch dran erinnern. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Dann hat der Brian Alvarez seinen Bericht zu dieser Raw rausgesucht und dann haben die quasi die 2009 furchtbar Raw parallel zu der aktuellen Raw besprochen, um nachzuweisen, dass diese sogar noch schlechter war als diese 2009er. Und weshalb mir das gerade bei dem Mark Henry Segment einfällt, da hat er dann nämlich geschrieben, 2009 noch, da gab es sollte es ein Match geben mit Chavo Guerrero. Und dann hieß es erst, der Gegner von Chavo Guerrero wäre Hornswoggle. Da lief ja damals diese komische Fehde mit Hornswoggle. Und dann war es aber so, dann hat Jeremy Piven ein anderes Match gemacht. Und zwar sollte dann nicht Hornswoggle, sondern irgendwie, weiß ich nicht, ein anderer Swoggle. Oder die nannten das irgendwie anders, die haben sich einen anderen Namen, Monster Swoggle oder so, überlegt. Und dann kam Mark Henry rein mit so einer grünen Hornswoggle-Mütze. Und das ist schon erstaunlich, was da für eine Entwicklung bei Mark Henry ist. Ne? Früher in diesen albernen, furchtbaren Comedy-Segmenten, wo ihn keiner ernst nehmen konnte, und jetzt doch richtig gut dargestellt. Mark Henry war ja auch bei der WrestleMania Revenge Tour im April 2006 in Köln mit dabei. Ohne Hornswoggle-Mütze. Aber auch ohne Champion Girl. Den Champion Girl hatte, man sieht es da, Rey Mysterio. Ja, aber er stand. Booker T war noch als Kämpfer, der war noch nicht als Kommentator. Finley, habe ich ja neulich in Hannover auch gesehen, war auch sehr gut. JBL, der ist ja heute nicht mehr dabei. Und dann oben John Morrison, nee, das ist Eminem. John Morrison nicht. Mr. Kennedy ist noch da. Ja, der hat da kommentiert, der war da ja verletzt. Also, hier Ring Announcer. Ja, also Mark Henry gegen Big Show. Wobei, das ist ganz komisch. Man sollte ja jetzt meinen, in einer Woche ist ja jetzt Vengeance. So langsam wird man ja mal wissen wollen, was kommen denn da eigentlich für Matches. Also wir wissen ja, Mark Henry gegen Big Show um den World Title. Ja, aber das Komische ist, dass eigentlich müsste ja Mark Henry gegen Big Show dann auch aufgebaut werden. Jetzt war aber bei der Raw Mark Henry gegen Randy Orton. Und von den Spoilern war Mark Henry gegen Randy Orton wohl auch SmackDown Main Event. Ey. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber es war einfach nur so das angekündigte Match. Da macht ja auch nicht so richtig. Gut, dann gab es wahrscheinlich Run-In vom Big Show, aber es ist trotzdem komisch. Wollen wir mal gucken, ob wir am Ende dieser Sendung mehr als 2 Matches für Vengeance wissen. Wir wollen mal gucken, ob am Ende dieser Sendung mehr als 2 Leute noch wach sind. Also ich nicht mehr. Ich glaube das auch nicht. Mach mal weiter. Junge, ist ja schlimm mit dir. Mark Henry erwähnte, die Schmerzen eingestellt zu haben und sprach Rache gegen Big Show bei Vengeance auszuüben. Wie sprichst du auch mal langsamer? Plötzlich betrat Orton die Halle und meinte, die Rache gehöre ihm. Wir haben dann Randy Orton über die Hallenlautsprecher gehört, von wegen... Vengeance is mine. Ja, genau, und dann kam er rein. Vengeance is mine, das heißt, Randy Orton kämpft gegen Mark Henry bei Vengeance? Dachte man dann, ja. Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn, ne, dieser Spruch. Nee, also es gibt bei Vengeance dann ja noch John Cena gegen Roberto Del Rio um den Tier, wo ich mich auch tierisch drauf freue. Ja, also das einzige dritte Match, was ich mir noch vorstellen könnte, so vom Aufbau, ist sogar noch eins vielleicht Randy Orton gegen Cody Rhodes. Wir werden gleich 3 Matches haben, es wurde nämlich noch eins angekündigt. Was denn noch? Am Ende von Raw. Es wurde angekündigt, Triple H und CM Punk gegen Miz und R-Truth. Stimmt. Bei Vengeance. Stimmt. Und das wird auch nicht so schön. Das kann solide werden, aber nichts Besonderes. Ja, eben. Vengeance wird von den den Verkaufszahlen sicherlich eine ziemliche Katastrophe. Und ich habe mich da so drauf gefreut, weil ich noch so tolle Erinnerungen an alte Vengeance hatte, 2005 mit Triple H Batista im Hell in a Cell und so. Und dann wird das am besten mal die alte DVD so wieder einlegen. Mist, ne? Dann wird das so ein Mist. Am besten so mal... Also Dave Meltzer sagte ja auch schon, muss ich mir diesen Mist hier wirklich angucken. Frage ich mich jetzt auch gerade. Ja, denn, also so langsam kommt man schon dem näher, dass man tatsächlich bei WWE auch mal sagt, jeden Pay-Per-View muss man nicht mehr sehen. Was passiert jetzt? Oh, hast du auch noch Wasser? Hast du auch noch Saft? Kannst du auch sprechen? Hey. Ja, du schläfst ja, deshalb kann ich ja in Ruhe essen. Ja, dann mach mal weiter, ich schlafe in der Runde. Ich stell das mal hier hin. So, hau du mal rein, ich mache kurz Pause. So, warte, ich habe die Notizen nicht. Dann musstest du mir die Notizen geben. Wo waren wir dann gerade? Bei Mark Henry gegen Big Show und dann ich die ganzen Matches? Ich lege mich mal eine Runde hin, das ist so ein bisschen gemütlicher. Ich glaube, man kann mich auch... Setz dich mal vernünftig hin. Ach, immer dieses hier. Kann man schon nichts schauen. Konnte man ganz gut. Ein Non-Title-Match zwischen Mark Henry und Randy Orton. Mark Henry besiegt Randy Orton durch Disqualification, denn Cody Rhodes kam in das Match und griff ein und hat wohl irgendwie versucht, keinen von beiden irgendwie verlieren zu lassen. Mark Henry ist Champion, muss gewinnen. Randy Orton will man nicht schon wieder verlieren lassen, also hat man Cody Rhodes eingreifen lassen, warum auch immer. Ja, wobei, das finde ich in Ordnung. Ne? Wenn man jetzt eine Fehde zwischen Cody Rhodes und Randy Orton aufbaut, finde ich das in Ordnung. Aber es fällt auf, wir sind jetzt, glaube ich, schon in der Mitte der Show. Und es war im Prinzip bisher noch kein einziges halbwegs vernünftiges Wrestling-Match. Ja. Kommt also rein. Sonst hat man das ja bei Raw, wenn dann die Storylines alle Murks sind, dass zumindest mal irgendwie ein, zwei gute Matches dabei sind. Diesmal nicht. So, dann machen wir weiter. Ich weiß ja nie, ob ich was sagen darf. Ja, natürlich. Wie fandst du denn die Ausgabe? Welche Ausgabe? Ja, hier Raw, letzten Montag hast du doch hier vorne auf Sky geguckt. Ja, gib mir mal deine Teetasse. Und wie fandst du die jetzt? Keine Ahnung, ich habe das gar nicht gesehen. Na, da haben wir mal einen fachkundigen Kommentar. Ja, das war jetzt schon mal... So, Mirko, wie ging's weiter? Ja, muss erst eben fertig essen, ne? Machen wir schon? Genau. Ich mach mal ein bisschen Überbrückungsgeräusche. Wir sind hier alle von der Raw geistesgestört. Thomas hat hier so einen Kugelschreiber-Tipp, ich schlaf hier mal ein und so. Ich schlaf wenigstens nicht ein. Nee, ich spiel wenigstens nicht mit so einem Kugelschreiber rum. Ich hab diese Woche nicht mal Ultimate Fighter gesehen. Ich auch nicht. Und, wobei, Ultimate Vater gefällt mir sehr gut. Ich hab vor die allem Matches sind fast alle durch. Ich habe vor allem gut. Noch nicht Hulk Hogan's Micro Championship Wrestling gesehen. Das muss ich noch unbedingt nachholen. Habe ich noch nie eine Folge gesehen. Interessiert mich auch nicht. Hervorragende Serie. Nach dem Match schlug Cody Rhodes auf Randy Orton ein, doch die Viper konterte mit einem Irish Whip Orton dann mit einer Clothesline und Power Slam. Dann sollte ein RKO folgen, allerdings schubste Rhodes den Main Eventer zu Henry. Henry führte zwei World Strong Slam gegen Orton aus. Danach stieg Henry aus dem Ring. Im Ring bekam Orton den Crossroads verpasst. Cody rief seine Helfer zum Ring. Seinen Helfer, also diesen Bäcker. Der rannte dann wie auf dem Verrückter. Mit der größten athletischen Leistung in der ganzen Sendung. Der rannte wie so ein Verrückter. Also in der Geschwindigkeit, in der die Rampe da überbrückt hat und beim Ring war. Das war wirklich. Das ist so ein bisschen wie Charles Robinson ich sagen, vor einigen Jahren bei so einem Pay-Per-View. Ich weiß nicht mehr, welcher genau, aber. Ja. Ja. Das weiß ich noch. Das sind so Sachen, die merkt man sich. Das war die beste sportliche Leistung in der ganzen Show. Ja. Becker überreichte Papiertüte, Orton über Kopf, Cody Mikro, Orton Aktion erniedrigt haben, belustigt sich über Viper. Du sprichst jetzt auch nicht mehr in vollständigen Sätzen. Ne? Ja, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das lohnt sich gar nicht mehr. Wenn du da dein Praktikum zur Zeit machst, würde ich dir empfehlen, wenn du mal was schreiben darfst, was ich nicht weiß, ob man das als Praktikant darf. Würde ich dir empfehlen, doch ab und zu auch mal ein Verb einzustreuen. Vierte Match, Ivas Tag Match. Kelly Kelly Eve besiegen Rosa Mendes, Tamina, Moonsault, Eve Torres. Also die Sequenz zwischen Kelly Kelly und Rosa Mendes, die beide anfingen. Das war mit das Schlechteste, was es gab. Da zeigt Kelly Kelly so ein Salto-Zeus was in die Ecke. Rosa Mendes kommt auf die Idee, einfach mal ein Stückchen vorzulaufen. Und dann merkt sie das und geht schnell wieder ein bisschen zurück. So. Oh Gott. Das war ganz furchtbar. Das Schlimme ist, obwohl es ein ganz furchtbares Frauenmatch war, war das jetzt nicht so unbedingt das Schlimmste in der Sendung. Das ist einem gar nicht so aufgefallen, dass das so furchtbar ist, weil alles andere noch viel schlimmer war. Das gibt es immer in der Sendung. Genau. Da kann man mit leben. Das war nicht deutlich schlechter als üblich. Nach dem Match sehen wir Beth. Nach Match Beth Natalia. Sprech mal im ganzen Sätzen, bitte. Wir verfolgen das Divas Tag Team Match auf einem Monitor im Backstage-Bereich. Und schütteln noch die Köpfe. Ja, das ist ja jedes Mal so. Ja, reden könnt ihr nicht. John Laurinaitis steigt in den Ring und kündigt für das WWE Vengeance, das WWE Championship Match über Battle Royale gegen John Cena an. Danach bat Laurinaitis den WWE. Und es gab null Reaktionen, das war auch interessant. Ja, weil es keinen interessiert. Er hat erstmal irgendwie ein, zwei Einleitungssätze. Da hat er in einem Satz dieses Match angekündigt und ist sofort über zu dem nächsten. Das war so ein Satz irgendwie mittendrin eingeschoben. Es gab kein... Das war ganz schlau gemacht, es hat keinen interessiert. Also hat man so nicht so angekündigt, als ob jemanden interessieren würde. Ja, aber es gab auch keinerlei Info so nach dem Motto, weil John Cena davor der Champion war, hat er eine Rematch-Klausel. Es gab keine Begründung für das Match. Kann man auch nicht begründen. Ja. So, nächstes Pay-Per-View gibt es Alberto Rio gegen John Cena, weil wir John Cena jeden Pay-Per-View im Main-Event haben müssen. Ja, das wird nicht gut. Danach bat Lauren Neuss den WWE-Kommentator Jim Ross in den Ring. Und da dachte man schon, Oklahoma, kein gutes Zeichen. Und für die Experten, die Frau von Jim Ross, die erste Reihe. Die saß in der ersten Reihe direkt hinter ihm und die wusste offensichtlich auch nicht, was da Sache ist. Und Jim Ross wusste wahrscheinlich auch nicht, was jetzt kommen sollte. Nee. Dort angekommen erinnerte Lauren als WWE-Kommentator an die letzte Woche. Dort wurde Triple H ebenso von Jim Ross im Stich gelassen und das, obwohl Hunter dafür sorgte, dass Ross seinen Job zurückkommt. Wegen dieser Undankbarkeit feuerte der Executive Vice President of Talent Relations und Fall of Your General Manager von Raw Jim Ross. Warum wurde denn nur Jim Ross gekündigt? Die sind nur alle rausgegangen. Die waren nur alle untreu. Weil Jim Ross erst mal überlegt hat, ob er wirklich gehen soll. Ach so. Weil er noch am wenigsten untreu war. Oder noch das Schlimmste. Ja, das macht ja Sinn. Und Michael Cole hat gefeiert. Der hat schon trompetet. Das war auch albern. Ja, die Santino Marella Trompete gemacht. Ich hab diesen Teil mit Papa zusammen geguckt, weil der gerade da war. Ich habe mich geschämt fürs Gucken. Was hat der denn gesagt zu der Szene? Er hat wahrscheinlich nur gesagt, was guckst du denn da? Du machst in der Schule, wenn du eine gute Note hast, machst du eigentlich auch ab und zu dann mal so dieses Trompeten? Ich mach das bei der Arbeit in Meetings manchmal. Mach ich andauernd. Ich auch. Guck mich auch immer komisch an. So, möchten wir noch wissen, warum Jim Ross gefeuert wurde? Ja. Weißt du es? Ich weiß es nicht. Super, dann kann ich ja wieder hin mit meinen... Es ist ja so, dass Vince McMahon nicht gerade der größte Freund von Jim Ross ist und deshalb... Aber Jim Ross wurde in Storyline jetzt gefeuert, muss man erstmal sagen. Ja, das ist richtig. Also ist noch bei WWE. Ja. Und nun ist das so wohl, dass Vince McMahon Jim Ross letztlich nur geholt hat, damit er immer seine Späßchen da machen kann und sich immer ein bisschen belustigen kann. Es gab da wohl irgendwie so ein Zitat von Dave Meltzer von wegen Vince McMahon mag es gerne, Leute zu hintergehen. Zu veräppeln. Mhm. Und da gab es ja auch letztens, als der Jerry Lawler ins Krankenhaus gegangen ist, diese Anspielung da, diese Verletzung. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Sehr subtile Scherz und das passt sehr gut zu der Anti-Bullying-Kampagne. Ja, absolut. Weil Vince McMahon verhält sich wie ein Bully gegenüber Jim Ross. Gleichzeitig machen sie da diese komische Anti-Bully-Kampagne. Ja. Jetzt ist das wohl so, dass früher, als Jim Ross noch entsprechend auf diese Sachen reagiert hat, dass Vince McMahon da wohl immer Backstage war und sich da herzlich drüber gelacht hat. Und da das jetzt wohl nicht mehr so passiert und Jim Ross sich daran gewöhnt hat und nicht mehr entsprechend darauf reagiert hat, Vince McMahon wohl nicht mehr so viel Lust drauf, Jim Ross auf dem Kommentatorenpult sitzen zu lassen, hat wohl irgendwie eine Möglichkeit gesucht, den da jetzt wegzubekommen. Also Dave, was soll man dazu sagen? Also Dave Meltzer hat auf dieses Segment in dem Podcast so reagiert, dass er gesagt hat, ja, Vince McMahon ist ja einer der erfolgreichsten Promoter überhaupt. Dann hat er sich korrigiert, hat er gesagt, heutzutage muss man eher sagen, war, weil bei dem, was die da rausbringen, kann man nicht mehr sagen, dass er ein erfolgreicher Promoter ist, weil ja die Verkaufszahlen der Pay-Per-Views immer stärker zurückgehen und die Live-Zuschauerzahlen auch immer stärker zurückgehen. Da kann man wohl nicht mehr von so großem Erfolg sprechen. Und dann sagt er im nächsten Satz, aber er ist ein furchtbarer Mensch. Das ist anhand dieser Jim Ross-Geschichten. Das ist nicht mehr okay, das geht dann zu weit. Ist da die Frau im Publikum und dann wird da jemand live gefeuert. Aber Jim Ross hat sich sehr professionell verhalten und hat da nicht irgendwie so reagiert, wie der Vince McMahon sagt, das vielleicht oft hat. Hat einfach Hut kurz gehoben und genickt und ist dann rausgegangen. Ja, aber im Handgeschirr mit Jerry Lawler. Genau. Und weg war. Ja. Man stellt sich die Frage, ob Jim Ross nicht irgendwann doch mal sagt, ich kündige jetzt bei der WWE, ich habe genug Geld und mache dann noch ein bisschen Kommentar für TNA. Da muss ich nur einmal im Monat dann nach Florida und ab und zu mal zu so einem Pay-Per-View und fertig ist. Und im Moment hat ja TNA mit der Bobby Roode Storyline auch wirklich eine gute Storyline. Ja, also momentan könnte Jim Ross das gut machen. Da würde ich ihm auch nicht verdenken, wenn er da jetzt geht. Ja. Hat er zu diesem Vorfall eigentlich auch noch was in seinem Raw-Bericht geschrieben? Weißt du das? Er schreibt ja auch immer. Nee, den lese ich eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. Ich würde das dann über einen Podcast oder so hören, aber da ich am Dienstag, glaube ich, wo bin ich denn? Dienstag oder Mittwoch weg bin, habe ich das nicht mehr mitbekommen. Fünftes Match ist ein Tag Team Match, das erste wohl richtige Match an diesem Abend, außer dem Team Match. Das war das einzige, was in die Nähe eines echten Wrestling Matches kam, was jetzt kam. Das war nicht besonders gut, aber das war noch das, was noch am wenigsten peinlich war. Unterhaltsam. Ja. Mason Ryan, Kofi Kingston und Evan Bourne besiegen Jack Swagger, Dolph Ziggler und David Otunga mit Vicky Guerrero an der Seite via Orange Sideslam von Ryan gegen Swagger. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich ein US-Title-Match zwischen Mason Ryan und Dolph Ziggler geben. Furchtbar. Das kann nur eine Katastrophe werden. Was hat Dolph Ziggler nur getan, dass er sich das antun muss? Das Komische ist auch, es ist jetzt United States-Title und Intercontinental-Title sind ja beide in der Gruppe, aber irgendwie passiert mit den Titeln nichts mehr. Naja, gut, Cody Rhodes gegen Randy Orton wird wahrscheinlich kommen. Vielleicht gewinnt Randy Orton den Titel. Ja, haben wir ja besprochen, wäre an sich für den Titel nicht so schlecht. Es war ja früher mal der Workers-Titel in dieser Bret Hart, Shawn Michaels Dokumentation oder in diesem Shoot-Interview mit Jim Ross ging es auch um den IC-Titel. Mhm. Und der wurde da auch so als der Workers-Titel bezeichnet. Weil früher halt so Leute wie, weiß ich nicht, Steamboat, Savage, Mr. Perfect und halt auch Bret Hart und Shawn Michaels den hatten. Und die haben dann immer, die waren auch bei der Live-Show immer sozusagen das letzte Match, damit die Leute glücklich nach Hause gehen. Ja, würde den Titel aufwerten, ne? Ja. Wäre nicht schlecht. So, es gibt ein Videopackage zu Brodus Clay. Ja, das hatte ich schon mal bei SmackDown gesehen. Der scheint tatsächlich jetzt als irgendwie so Heel-Monster aufgebaut zu werden. Das ist gut. Passt zum Aussehen. Ja, der ist auch nicht so muss man mal gucken, wie es im Ring wird, wenn er aber wirklich ein längeres Match hat. Er hat aber bisher noch kein langes Match. Nee, aber an sich ist er nicht schlecht. Er ist ziemlich beweglich und so. War ja immer so der Sidekick mehr von Alberto Del Rio. Mhm. Und so in den 5-Minuten-Matches sah das gut aus, aber wenn er mal wirklich 10, 15 Minuten beim Pay-Per-View hat, wird sich dann zeigen. Wenn man es nie anfängt aufzubauen, dann wird das ja eh nicht. Also davon her. Mal gucken. So, es gibt einen neuen John Cena-Film aus den WWE Studios. Da haben wir jetzt den Trailer gesehen. Super Reunion. Film. Der wird super, den gucken wir uns alle an. John Cena wird erbt irgendwie von seinem Vater ein paar Millionen. Ich hab's mir gar nicht erst angeguckt, du. John Cena erbt irgendwie von seinem Vater 2 Millionen, aber seine beiden Brüder auch. Aber nur, wenn die drei Brüder zusammen ein Jahr lang irgendwie zusammen arbeiten. Die Brüder sind aber untereinander verfeindet. Und dann passiert irgendein Verbrechen und dann hat John Cena die geniale Idee, da gründen wir doch mal eine Privatdetektei. Und dann kommt so dieser übliche 0815 Action-Krimi, was auch immer. Gucken wir uns im Kino an. Ja, ja. Man muss ja erstmal ein Kino finden. Mirko schläft schon wieder. So, es kommt der groß angekündigte Main Event. War ein Main Event angekündigt überhaupt? Ja, nur ein Teil Match, Alberto Rio gegen CM Punk. Ah ja, richtig. Ricardo Rodriguez kündigt Alberto Rio an und das Match zwischen Larry und Punk endet im No Contest, denn John Leonard unterbricht das Match, und zwar nach den ersten Minuten schon, und verkündet, ein Tag Team Match zeigen zu wollen jetzt, und demnach müssen jetzt Alberto Rio und CM Punk zusammen in einem Team arbeiten, und zwar auf die wiedereingestellten Superstars The Miz und R-Truth. Ja, die Idee war offensichtlich, dass John Laurinaitis die beiden gegeneinander kämpfen lassen wollte, damit die müde sind. Das Problem ist nur, er hat schon nach einer Minute das Match unterbrochen, die haben noch so gut wie überhaupt nicht gekämpft gehabt. Also war ziemlich albern. Übrigens, Airboom haben ein neues Entrance-Theme, fällt mir gerade so wieder ein. The Miz und R-Truth haben wieder gerappt. Ja, und, das war ganz gut. Das war super. Als The Miz hat dann irgendwie gesagt, we are back. Und er meint ja noch irgendwie so dieses, er hat ja überhaupt kein Taktgefühl. Remix, meint er dann. Remix, sagt er. Man müsste dieses Remix mal rausziehen und daraus so einen Song machen, wie man bei der Brian and Vinnie Show öfter kriegt. Und dann immer Remix. Herrlich. Der hat ja so überhaupt kein Taktgefühl. Wenn er das passt so überhaupt nicht in den Rhythmus rein. Das ist aber auch super so. Vor allem, er nimmt das Mikro dann auch immer erst viel zu spät hoch. Ja, spielt da auch keine Rolle, macht da auch keinen großen Unterschied mehr aus. Wir haben heute gar keine Poster geholt, aber wir bräuchten ja dringend mal wieder neue Poster. Müssen wir nochmal rüberlaufen? Noch. Ja, vielleicht schauen wir das. Eigentlich hätten wir das machen müssen, ja. Und ich glaube, die Noel Gallagher CD brauchen wir noch. Das Booklet. Die gefällt mir ja sehr gut. Also da muss ich ja sagen, da werde ich wohl doch mal eine CD zulegen müssen. So, machen wir weiter. Ich habe die ja legal im Internet als MP3-Download gekauft, und Thomas meint ja gleich, doch, das ist ja nicht von der Qualität. Wo hast du die gekauft? Amazon natürlich. Amazon verkauft die ja gar nicht für 320. Ich habe die für 5 Euro gekauft. Ich meine jetzt die Bitrate. Nee. Ich weiß wohl. Ich werde das mal. Ich wieder hier. Ich werde das mal analysieren. Die sind wirklich 320, glaubt mir das. Aber dann nicht von Amazon. Nee. Sondern? Ja, hier bei Amazon, ne? Ja, ja. Lass dich mal nicht erwischen. Also hier einen Aufruf an. Okay, also mach mal lieber weiter, bevor du dich um Kopf und Kragen redest. Wir kaufen die ja gleich noch bei Mediabach, bei Bening. Mhm. Und dann ist das ja alles okay hier wieder. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, die ist es auch wert, also. Ja, die ist die wirklich, klingt wirklich sehr, sehr gut. Noch mehr wert ist allerdings die Kasabian Velociraptor. Da hatte ich ja schon mal eine von. Himmlisch, das ist Album. Himmlisch. Es gibt da das. Ist mir fast ein bisschen zu aggressiv, aber ich finde die Gruppe auch sehr gut. Ich habe die sogar schon mal. Lass uns mal hier das zu Ende machen, bevor du hier vollkommen durcheinander kommst. An der Stelle möchte ich mal auf die super neu designte Sounds-Seite soundsmusik.wordpress.com hinweisen. Hier gibt es schöne Alben. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz durch Kasabian Velociraptor. Das ist ja ein komischer, schwieriger Name. Das ist ein Dinosaurier. Mhm. Von Kasabian hatte ich mal irgendwas, das war mit irgendwie Asylum im Titel. Mhm. Da hatte ich so eine Deluxe Edition, das war nicht schlecht. Und die ganz frühen Sachen fand ich auch ziemlich gut. Johannes Strate, die Zeichen stehen auf Sturm, habe ich drüben auch gesehen. Hatte ich eine Kritik in der Emder Zeitung gelesen. Wurde gesagt, ja, so ganz nett. Das ist wohl der Sänger von Revolverheld, ne? Genau. Hast du ja auch nicht so viel gegeben, 3 Sterne. Ja. Hartvieh hatte damals dieses großartige Album Stars of CCTV. Das war. Habe ich auch drüber nachgedacht, das mal nachzukaufen. Also, das lohnt sich wirklich. Das zweite hat mir nicht gefallen, aber das erste, das war sensationell gut. Da habe ich auch eine positive Kritik. Es gibt immer von dem Radiosender Fritz so einen Podcast mit 3-4 Minuten, die Platten der Woche. Und da wurde das auch recht positiv besprochen. Das Cover ist lustig. Mhm. Aber die Noel Gallagher hast du ja nicht in der Besprechung. Komm noch. Vielleicht heute Morgen. So, und der nochmal die Webadresse für die Zuhörer. soundsmusik.wordpress.com. Kann man auch alles abonnieren und sowas. Cool, geh nochmal zurück. Ich hatte gerade nochmal bei den älteren Sachen Sounds 14, Triggerfinger, Panther, du Prinz, oder schon wirklich eine Weile her. Ja. Es ist ein, auch eine Reunion dieser Seite. So viel zum Thema Remix. Also bessere Überleitung kann ich dir nicht liefern. Ja, und Alberto Rio und CM Punk konnten The Miz und Arsch Ruf durch Disqualification besiegen, nachdem Miz und Arsch Ruf gemeinsam auf CM Punk einschlug. Habe ich gar nicht so mitbekommen, dass das so brutal war. Warum ist Alberto Del Rio eigentlich nicht sofort wieder in Streik gegangen? Weil Arsch Ruf und The Miz sind ja diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass alle in Streik gegangen sind. Jetzt hätte doch, nachdem John Laurinaitis sie zurückholt, ja, das hätten so doch alle sofort wieder zurück in den Streik gehen müssen. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, weil ich war leicht abgelenkt, aber auf jeden Fall, der Rio hat sich wohl irgendwie verletzt und ist dann auch aus der Halle. Mhm. Vielleicht war das der Streik. Und dann hat man wohl, nee, wahrscheinlich nicht. Dann wären ja auch alle anderen wieder rausgegangen. Ja, der Rio ist weil ja die sind ja eigentlich, weil Artus und The Miz in Hell in a Cell in die Zelle eingedrungen sind und dann auf alle eingeprügelt haben und alle fertig gemacht haben. Das war ja eigentlich der Auslöser für diesen Walkout. Jetzt sind die beiden, die es ausgelöst haben, wieder da, aber kein neuer Walkout. Nach dem Match kommt dann Triple H zur Unterstützung raus. Hunter fertigte Miz ab, während sich Punk um Truth kümmerte. Hunter befördert Miz gegen die Ringtreppe, Punk hingegen warf Truth über den Kommentatorentisch. Backstage verfolgten David Otunga und John Laurinaitis die Szene über einen Monitor. Otunga wieder in seinem tollen Pulli da. Mit so einer großen Thermotasse, wo Kaffee drin war. Mhm. Er hat kein Wort gesagt, oder? Ich glaube, wir müssen irgendwie zustimmen. Genau. Und einmal hat er am Ende Kaffee geschlürft. Der vorläufige das war der GM, Höhepunkt. Otunga Kaffee schlürfend. Der vorläufige GM teilte Otunga mit, dass der Vorstand ein weiteres Match für Vengeance festlegte, demnach werden Triple H und CM Punk in einem Tag Team Match of the Miz und Arsch treffen. Raw endete, nachdem Triple H posierte und sich gemeinsam mit CM Punk von den Fans feiern ließ. Triple H. So, jetzt haben wir eine Sendung und ich wusste am Ende wirklich nicht, was mir diese Sendung sagen sollte. Was haben wir denn jetzt für Matches bei Vengeance, die super aufgebaut worden sind? Gar keine. Das ist ja nicht viel. Big Show gegen Mark Henry um den World Title. Es sei denn, das wird noch umgeändert auf Big Show, auf Mark Henry gegen Randy Orton. Das wird auf keinen Fall umgeändert, denn das steht fest. Das ist ja meine Begründung. Die WWE plant jetzt, also die WWE plant jetzt, die Pay-Per-Views wieder weiter zu planen. Man hat jetzt wohl die Pay-Per-View-Cards bis zum Royal Rumble nächstes Jahr schon alle festgelegt. Wer es glaubt, wird selig. Glaube ich nicht. Und dann habe ich gelesen, dass der Sin Cara Unico. Also Sin Cara Negro. Nee, das ist der andere. Nee, Negro ist quasi dunkel. Ist der Schwarze und das ja, ist der Unico. Ich meine Mystico. Mystico ist Azur. Sin Cara Azur. Dem Sin Cara Mystico muss es wohl stark geholfen haben, dass in Lateinamerika, also so in die Richtung Mexiko ist das, glaube ich. Ich habe auch keine Ahnung, das kann auch sonst wo sein. Nee, also in Lateinamerika, das ist sogar auch Mexiko in die Gegend. Ja, erzähl mal weiter. Das ist auch Mexiko, ne? Lateinamerika ist all diese Mexiko. Ja, ich glaube, das ist so die Australien, die Ecke. Lateinamerika, das sind aber auch diese. So Australien, Neuseeland. Ich glaube, ein kleines Stück von der Antarktis ist ja alles da in der Nähe. Nein, das ist. Nein, das ist auch auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch die Richtung Mexiko und da ist irgendwie. Das müsste passen. Ja, was ist da irgendwie? Auf jeden Fall muss es Sin Cara Mystico wohl stark geholfen haben, dass da schon das WWE 12 Spiel, das heißt ja dieses Jahr WWE 12. Was auch ein super Titel ist, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Ja, das ist das. Ist das ein Brettspiel, so ähnlich wie Mensch, ärgere dich nicht, oder was ist das? Das ist das du informierst dich auch immer super. Das ist das reguläre WWE SmackDown vs. Raw Spiel, nur dass das dieses Jahr WWE 12 heißt. Ich habe keine Spielekonsole, mich interessiert das ehrlich gesagt schon gar nicht mehr mit den Spielen. Nee, ich kauf's mir dieses Jahr auch nicht. Ich lese mal lieber ein gutes Buch. Ja, ich auch. Andreas Eschbach, der Herr aller Dinge, heißt gar nicht so. Nee, ich dachte jetzt irgendwie neu, das neueste Buch von Vince McMahon. Wie man eine Storyline richtig aufbaut. So, was war denn in Australien mit dem WWE 12? Nee, auf jeden Fall auf dem WWE 12 Titel in Lateinamerika sind wohl schon hunderttausendfach der Mystico auf dem Cover. Ach, der ist auf dem Cover, ah, okay. Ja, genau. Und da hat sich die WWE wohl letztlich gesagt, bevor wir den Mystico jetzt rausschmeißen und ein Spiel verkaufen mit jemandem drauf, der gar nicht mehr in der WWE ist, geben wir dem lieber noch eine Chance. Also das muss dem wohl geholfen haben. Das sind auch komische Mechanismen. Da geht es überhaupt nicht mehr um irgendwie Matches oder Charisma. Aber gut. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Wir wollten gerade über die Vengeance Card sprechen und da kamst du irgendwie auf. Wir haben die Vengeance. Thomas, wir haben die Vengeance Card sogar schon durchgesprochen. Achso, nee, du sagtest gerade, die Cards für die nächsten Pay-Per-Views bis Royal Rumble genau. oder so weil werden du, schon festgelegt. Wie kamst du da auf Sin Cara? In dem Zusammenhang? Gibt es ein Match in Zukunft mit Sin Cara? Weil ich in dem gleichen Beitrag, in dem das mit dem Pay-Per-View stand und das in Sin Cara gelesen habe. Ja, so. Siehst du mal. Ja. Ja, man nee, auf jeden Fall so die Pay-Per-View-Card. World Heavyweight Championship Match, Big Show gegen Mark Henry. WWE Championship Match, John Cena gegen Alberto Rio. Und Tag Team Match, Miz und R-Truth gegen Triple H und CM Punk. Ja, da steht ja schon einiges fest. Und es ist noch eine Woche bis zum Pay-Per-View. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den Pay-Per-View angucke. Ich gucke mir den natürlich an. Da das in den Ferien liegt, ist das natürlich sehr passend. Guckst du denn morgen Nacht Bound for Glory? Morgen Nacht nicht. Morgen früh. Ja, gut. Das ist das Gleiche. Nein, ich meine, also morgens, wenn ich auch wirklich aufwache. Ich werde den aufnehmen. Ja, so morgens, wie du im Moment aussiehst, habe ich da meine Zweifel. Nee, also ich werde den natürlich irgendwie so um 8 Uhr morgens oder... Also ein bisschen früh, ne? Ja, 8 Uhr morgens ist nicht zu früh, ne? Wobei, morgen kommt der ja noch gar nicht, ne? Der kommt hier übermorgen, kann ich den dann erst... Der läuft von Sonntag auf Montag. Ich werde den morgen, montags früh, werde ich den um 9 oder so anfangen. Du guckst aber nicht live. Nein. Das tue ich mir nicht an. Du hast aber die Karte dabei, sodass wir Bound for Glory tippen können. Ja, ich bräuchte mal Papier und einen Stift. Ja. Das heißt, wir machen jetzt dicke Pause. Nee, machen wir jetzt. Hier können wir nicht rausnehmen. Ich habe kein Papier. Na, dann mache ich das. Stift kann ich dir geben, aber Papier müsstest du mal Oma fragen. Ich kann das auch mit dem iPad machen, das ist auch alles hier möglich. Da kann man auch mit schreiben mit dem iPad? Ja. Hier kannst du meinen Stift ruhig nehmen dann. So, wir haben hier Alquist, AJ Styles gegen... Jetzt warte, Thomas, ob ich das wirklich mache. Das mache ich natürlich nicht so. Ach so, wieso das denn nicht? So, Thomas, so auch kann man auch, so kann man auch Spannung aufbauen. Thomas ist auch wieder zufrieden. So, mach mal. Gleich explodiert die Pipe-Bombe in deiner Hand. Wer fängt an zu tippen und bei welchem Match fangen wir an? Ich habe schon mal eine hingeschrieben. So, letztlich ist es egal, was ich tippe, denn ich habe keine Ahnung. Sag erstmal, um welches Match es geht. I Quit Match. AJ Styles gegen Christopher Daniels. Ich tippe auf AJ Styles, weil ich den besser finde. Das begeistert mich, wie ich hier mit schreibe, ne? Ich finde das ein bisschen blöd, die Stipulation, weil ich glaube, das Match zwischen AJ Styles und Chris Daniels könnte sehr, sehr gut werden. Das Problem ist, dadurch, dass es ein I Quit ist, können die... Was ja jetzt zu deren Matches immer so beiträgt zum Spannung, die können dann gar keine Nearfalls bringen. Weil es ja I Quit ist. Stimmt, High Flying in einem I Quit Match bringt nicht viel. High Flying macht nicht viel Sinn, aber können sie natürlich trotzdem zeigen. Machen sie wahrscheinlich trotzdem, auch wenn es eigentlich nicht so viel Sinn macht. Die werden wahrscheinlich ziemlich viel wilde High Flying Sachen draußen, außerhalb des Rings machen. Mhm. Das könnte schon spektakulär sein. Ich denke irgendwie so ein High Flying Sprung von der Rampe durch den Tisch und sowas. Normalerweise müsste ja I Quit das letzte in der Fehde sein und dann müsste AJ Styles gewinnen. Wenn es die Fehde weitergeht und das wahrscheinlich die beiden würden wahrscheinlich gern Ewigkeiten gegeneinander kämpfen, dann müsste Christopher Daniels jetzt nochmal gewinnen. Welcher von beiden ist Heel? Heel ist Daniels. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Daniels zum Beispiel zusammen mit AJ irgendwie auf beim Entrance-Set irgendwie auf eine höher gelegene Position geht und ihn da dann irgendwie so fasst und von wegen androht, ihn da runter zu schmeißen und dann sagt Styles, I quit und Daniels haut ihn dann trotzdem runter. Sowas in die Richtung. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Irgendwie unten durch was weiß ich, einen Tisch oder irgendwas, was halt aufgebaut ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich tippe aber trotzdem auch auf AJ Styles. Ich glaube, das ist das Ende der Fehde. Das ist aber ja auch gerade gesagt, wie das ausgehen könnte. Weil da keiner mitrechnet. Ich glaube einfach, dass das Ende der Fehde vielleicht doch ist. Aber ich glaube, das könnte trotz dieser Stipulation, die keinen Sinn macht, ein interessantes Match werden. Ja. Samoa Joe gegen Crimson gegen Matt Morgan. Ich tippe auf Crimson, damit sein Undefeated Streak nicht zu Ende geht. Okay, die läuft also noch, dann tippe ich da natürlich auch drauf. Das Match könnte solide werden. Nichts Besonderes, aber solide. Dann haben wir ein TNA X-Division Championship Match zwischen Austin Aries und Brian Kendrick. Aries ist Champion und bleibt, also auch Kendrick hatte letztens ja noch den Titel, als ich nochmal TNA geguckt hatte. Ich hoffe auch dringend Austin Aries und ich bin sehr enttäuscht, dass Kendrick den Title Shot bekommt. Da hätte ich mir gewünscht, dass er so jemand wie Alex Shelley ist, weil dann Austin Aries ist einfach zurzeit so gut. Das wäre dann das potenziell beste Match des Abends. Kendrick gefällt mir im Moment nicht besonders. Was ist das jetzt? Batterie leer oder? Hoffentlich ist das nicht alles weg jetzt. Ja. Ach, wir haben. Meine erste haben wir noch. So, dann machen wir nochmal ganz schnell. Mirko hat hier eine technische Fehlfunktion. AJ Styles. War das Match da gerade auch schon? Da haben wir beide auf Crimson getippt. Weißt du, wir machen das jetzt auf die gute alte Weise. Wir drücken jetzt auf Pause und mit Stift und Papier. Denn das ist die gute alte Weise und so macht man das heutzutage. Warum? Dann drücken wir auf Pause. Stift kann ich dir anbieten. Papier müsstest du mal bei Oma fragen. Okay, machen wir jetzt eine spektakuläre Pause, von dem der Hörer nichts mitbekommt. So, eure Kollegen sind wieder da. Wir haben jetzt einen Block und Papier. Ja. Ach, deinen Stift habe ich auch schon geklaut. Wir haben ja einen Block und Papier. Und wir haben auch einen Stift und einen Kuli. Wo habe ich den jetzt gerade her und warum hast du noch einen? Was heißt noch ein? Ich habe noch... Fünf, zwei. Das habe ich mir den jetzt gerade wirklich schon so genommen. Ja. Komisch. Würde ich ja nie machen, ne? Nö. Du nimmst ja in den Läden auch immer nur CDs mit, die du dann nicht bezahlst und einfach nur rausträgst. Naja, aber auf jeden Fall hole ich mir meine CDs auch im Laden, ne? Ja. Das kann man von vielen. Welches war denn deine letzte gekaufte CD eigentlich? Kaufst du überhaupt noch CDs oder kaufst du nur noch online jetzt? Ja, das hat sich ja, das ist ja das Gleiche. Nee, ich meine jetzt wirklich physische CD mit Booklet und so dran. Physische CD mit Booklet. Das ist schon ein bisschen her, wahrhaftig. So, lass uns mal die Tipps erstmal machen. AJ Styles gegen Daniels, ich habe auf Styles, du auf Styles. So, das ist jetzt sehr spannend für den Hörer. Deshalb für welchen Hörer? Du glaubst, dass jetzt noch jemand dran ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich hoffe es ja mal. Joe? Crimson, also das machen wir jetzt eigentlich nur noch für uns. Nicht mal dafür, ich mache das eigentlich nur noch für Thomas. Guck mal hin. Morgen. Wird das Wetter schön. Mirko tippt auf Crimson. Thomas tippt auf. Stürzt das häufiger mal ab? Die Notizen sehr gerne, ja. Das ist nicht gut. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben ein X-Division Championship Match zwischen Aries und Kendrick. Das hatten wir auch schon getippt. Ich hatte auf Aries getippt, du auf Kendrick. Ach, hör auf. Stimmt ja gar nicht. Betrügen will er auch noch. Das kommt davon, wenn du also ein Zeug redest. Hier, hör mal auf, dass ich ja hier was denn? Tönt. Mensch. Was denn? Ja, nix. Das Gebälk, wir sind ja hier in so einem ganz alten, holzvertafelten Studio, das Holz arbeitet. Ach komm, hör auf, das geht echt voll auf die Nerven. Das ist echt schrecklich, du. Ich kann ja nichts dafür, dass das Holz arbeitet. Ach Mensch, du. So, mach mal weiter. Welches Match kommt denn jetzt? Du darfst tippen auf das TNA World Tag Team Championship Match zwischen Mexican American, das sind Hernandez und Anarchia versus Ingling, das sind Shenmue und Jesse Neal. Und Mexican American sind die Champs, oder? Richtig. Dann tipp. Weiß ich auch nicht über. Bin ich überhaupt dran, ja, zu tippen? Dran, natürlich. Dann tippe ich mal auf. Ich tippe mal auf die Mexican Americans. Da bin ich aber nicht auf dem aktuellen Stand der Storylines, das ist jetzt reingeraten. Ich bin nirgendwo auf dem aktuellen Stand. Ja, AJ Styles und Daniels, da bin ich so ein bisschen und Aries Kendrick auch. Und beim Main Event bin ich auch so einigermaßen. Du tippst auf Ink, habe ich jetzt dein Schreiben entnehmen. Nur, ich werde mal kurz, was du aufschreibst, aber nicht mündlich erzählst, werde ich mal einfach wiederholen, damit der Zuhörer, du jetzt schreibst, ja nicht sehen kann, damit er auch weiß, was welcher jetzt kommt. Ja, ich tippe einfach mal auf Ink, nicht weil ich da jetzt irgendwas von wüsste, denn ich verfolge TNA ja nicht, deshalb ist es für mich eh... Aber du weißt, wer Ink ist noch. Ja, natürlich, das steht da ja auch bei. Shenmue und Jesse Neal. Die sind ja jetzt wieder gekommen, die waren ja eine Weile doch weg vom Fenster und da dachte man ja doch, dass sie vielleicht zur WWE wechseln. Ich tippe da mal drauf. Muss ja auch mal ein bisschen vorüber. Ein bisschen was passieren bei so einem Paper. Ist ja WrestleMania von TNA. Deshalb freuen wir uns auch so drauf. Die Card finde ich nicht so schlecht jetzt. Ja. Oh Gott, es ist extrem viel Gimmick-Matches. Ne? TNA Knockout Championship, Four-Way Match. Winter gegen Mickey James, gegen Velvet Sky, gegen Madison Rayne. Ich habe keine Ahnung, wer Champion ist. Ich weiß es auch nicht. Ich dachte Winter, aber ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich Winter, weil die zuerst aufgeführt wird. Ich tippe auf Mickey James, aber würde ich mir wünschen. Die ist zumindest nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung. So, ich sehe gerade, wir reden wieder sehr laut. Ich überlege gerade, auf wen kann man denn da überhaupt tippen? Eieiei. Ich tippe mal auf Velvet Sky. Ich glaube, die hat als einzige noch nie den Champion Gürtel gehabt, oder? Doch, die hatte den auch schon gar nicht. Stimmt. So, wir haben ein False Count Anywhere Match zwischen Bully Ray und Mr. Anderson. Das wird jetzt interessant, weil der Pay-Per-View findet ja in Philadelphia statt. Und da waren ja die ganzen ECW-Matches. Und da wird Bully Ray wahrscheinlich, obwohl er Heel ist, bejubelt. Und er hat jetzt vorher, glaube ich, schon in einigen Promos gegen Philadelphia was gesagt. In der Hoffnung, dass er dann trotzdem auch als Heel da auch ausgebuht wird und nicht bejubelt wird. Ich vermute, er wird trotzdem bejubelt. Es wird entsprechende Chance geben. Mal sehen, ob man da Probleme bekommt. Wem bin ich dran mit tippen? Ja, natürlich. Ich würde mal darauf tippen, dass sie es sich nicht trauen. Eigentlich würde es Sinn machen, Bully Ray gewinnen zu lassen. Aber wenn Bully Ray gewinnt, wird er in Philadelphia auf jeden Fall bejubelt. Das wollen die eigentlich nicht. Das heißt, von der Logik her wäre es dann eigentlich besser, Anderson gewinnen zu lassen. Aber ich glaube, was schreibst du denn da schon? Ich bin noch nicht so weit. Ich glaube trotzdem, dass Bully Ray vielleicht als Gegner für den Champion eher aufgebaut wird. Ich tippe auf Bully Ray. Aber da bin ich sehr skeptisch. Ich tippe auf Bully Ray. Ich kann mir das gut vorstellen. So ein ECW-mäßiges Matchup soll auch derjenige gewinnen. Ich glaube, die haben da so viele Chancen, Gimmicks einzusetzen. Da wird wahrscheinlich Blut fließen. Ich glaube, das Match könnte ganz nett werden. Es ist ein bisschen irritierend, dass es ein False Count Anywhere Match gibt, ein Full Metal Mayhem Match, ein I Quit Match und ein No Disqualification Match. Ja, das ist, das hat der Melzer auch schon gesagt. Wir müssen extrem so darauf achten, was an Gimmicks die wo bringen. Das ist bei TNA denkt dann tatsächlich, das ist unser wichtigster Pay-Per-View im Jahr, da müssen wir Gimmicks bringen, was natürlich eine komische Logik ist. Man hat ja die Hoffnung gehabt, hast du das gehört, dass Vince Russo nicht mehr da der Chef, Chefwriter nicht mehr. Aber er arbeitet, Head of Creative, ja, der sozusagen... Der arbeitet aber noch mit. Der Leiter der Kreativabteilung ist er nicht mehr. Er schreibt aber noch die Geschichten, aber die Storylines, also den groben Rahmen für die Storylines, gibt quasi jemand vor und er schreibt dann aufgrund dieser Vorgabe im Prinzip die Skripte für die Sendung. Das heißt, es könnte sein, dass die Storylines deshalb und die Main-Event-Storyline, die macht ja wirklich Sinn, vielleicht sind die deshalb ein bisschen besser in den letzten Wochen. Von daher könnte es durchaus sein, dass man hier auch mal logisch tippen kann und dass die Gimmicks vielleicht dann doch in irgendeiner Form Sinn machen. Bully Ray Anderson kann ich verstehen wegen Philadelphia und Bully Ray. Das bei Styles und Daniels finde ich blöd. Ja. Was ist jetzt, was kommt als nächstes? Ist aber auch wieder, also ich finde das eigentlich gar nicht mal so unlogisch. Ich meine, das ist ein Match, das hat man so schon mal gesehen, dass man da jetzt noch irgendwas zupackt, finde ich das in Ordnung. Und das finde ich okay. Und auch alleine so vom Anreiz von diesem Gimmick-Match, ich verstehe wohl, wie man das von der Logik her bringt und sagt, okay, Gimmick-Matches, das interessiert die Leute, das bringen wir alles auf die Karte. Muss halt darauf achten. Ja, bei Bully Ray und Anderson finde ich es okay. Wie gesagt, bei Styles und Daniels finde ich es unpassend. Ja, ich kann es aber auch... Mal gucken, was jetzt noch als nächstes kommt und ob ich das dann okay oder unpassend finde. Full Metal Mayhem, Rob Van Dam gegen Jerry. Das ist Full Metal Mayhem? Full Metal Mayhem ist... Mit zwei Leuten? Das ist doch Cage mit Waffen am Käfig, oder? Nein. Full Metal Mayhem ist das TLC-Match von TNA. Nur dass da okay, noch irgendwie, ich glaube, Ketten oder irgendwie sowas bei sind, ne? Stühle, Tische, Leitern und Ketten. Chains? Ja, ich glaube schon. Könnte sein. Ja. Also zwischen den beiden, das macht auch Sinn. Ja. Das ist okay. Das könnte auch nett werden, obwohl RVD hat ganz schön zu kämpfen. Der ist ganz schön langsam geworden. Es hat letztens irgendjemand ein Interview gegeben von TNA. Ich glaube, das war dieser eine hier, kennst du. Nicht Matt Morgan, dieser andere, von British Invasion, dieser muskulöse. Rob Terry. Ja, der könnte das wohl gewesen sein. Ich glaube, der war's. Der hat auf jeden Fall gesagt, es gibt gewisse Leute bei TNA, die kümmern sich gar nicht um die Company. Und das sollte ohne Anspielung auf Rob Van Dam sein. Mhm. Kann sein, ich weiß nicht. Also ich habe eher den Eindruck, das passiert ja, wenn Sportler ein gewisses Alter erreichen, dass einfach Avidi lebt ja sehr von seiner Geschwindigkeit und dass er einfach jetzt vom Alter her diese Geschwindigkeit nicht mehr halten kann. Ja, das passiert. Das ist genau wie, haben wir vorhin drüber gesprochen, Stefan Raab hat jetzt auch zu kämpfen gegen die Kandidaten, noch eine Chance haben. Das hat auch was mit seinem Alter einfach zu tun. Im Alter ist der Körper dann einfach ein bisschen stärker mitgenommen schon und dann geht das nicht mal alles so. Nichtsdestotrotz, TLC finde ich bei den beiden eigentlich gut. Könnte ich mir auch vorstellen, dass, also Jerry Lynn gibt, ist so, hängt sich sowieso bei jedem Match rein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass RVD da wirklich sagt, komm, da gebe ich nochmal alles. Stopp, bevor du tippst, ich muss eigentlich zuerst tippen. Achso. Ich bin schon, also auf das ist ein Pay-Per-View, da kann ich mich durchaus drauf freuen. Ich die Karte lese, ist für mich interessanter mindestens mal als Vengeance. Also jetzt, wo ich gerade die Karte gucke mit diesen ganzen tollen Gimmick-Matches, ich meine, ich zähle zu den Personen, wo das zieht. Ja, macht ich freue mich. Aber zwischen RVD und Lynn macht das auch Sinn, so ja. Aus der ECW-Vergangenheit. Da finde ich das auch okay, da finde ich, stört mich das nicht. Ich weiß nicht, die haben das Match ja schon mal bei Hardcore Justice gebracht, wer hat da dann gewonnen? Weißt du das noch? Nee. Ich meinte Lynn, ne? Da gab es da irgendwie so einen Heel-Turn oder sowas von Lynn? Ich meinte, Lynn hat gewonnen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich werde gerade mal auf RVD tippen, weil das wäre ja eher dieses logische Ende für so eine Fehde. Und Full Metal Mayhem ist ja... Ich habe schon so viel auf Heels getippt. Ich würde ja tendenziell lieber auf Jerry Lynn tippen, weil ich dem das einfach eher gönne. Den habe ich ja auch schon mal live gesehen in Hannover. Und der ist einfach, ich tippe auf Lynn. Ich tippe jetzt, auch wenn es nicht logisch ist. So, dann haben wir das Match, was nicht im Main Event stehen wird, sondern der Co-Main Event ist. Zum Glück. Hulk Hogan hat da wohl irgendwann mal in einer Sendung gesagt, von wegen, das ist ja wrestlerisch nicht so viel. Das hat er wohl sogar so gesagt. Ja, das ist. Weiß aber auch jeder, das ist nicht schlimm eigentlich. Ja, ich finde das aber interessant, dass er das einfach so öffentlich sagt. The Immortal battles the Icon. No disqualification. Hulk Hogan gegen Sting. Das heißt, no disqualification. Gibt es noch ein Gimmick, so nach dem Motto, wenn Hogan verliert, tritt er zurück? Habe ich hier zumindest nicht beigestellt. Also, wenn es Hogans letztes Match ist, ist es normalerweise, das macht überhaupt keinen Sinn vom Aufbau her schon nicht. Normalerweise ist es so, wenn du dein letztes Match hast, dann verlierst du das letzte Match, aber meistens gegen einen jüngeren, neuen, aufstrebenden Star, um diesen jüngeren, aufstrebenden Star sozusagen ein bisschen nach oben zu bringen. Aber das Ding ist ja nun alles andere als ein junger, aufstrebender Star. Jetzt überlege ich gerade. Zwei kennen. Also normalerweise muss das Ding gewinnen. Aber das ist komisch. Also ich persönlich habe ja früher eigentlich Hogan besser gefunden als Ding. Das ist ja peinlich, das zuzugeben, aber so war es nun mal halt damals in den 80ern. Und mir persönlich wäre es dann natürlich eigentlich lieber, wenn Hogan gewinnt, aber ich tippe mal auf Sting. Ich tippe auf Hogan. Obwohl als das Match damals beim SummerSlam zwischen Hogan und Shawn Michaels war, hat Hogan natürlich auch klar gesagt, nee, das gewinne ich dann schon. Und wenn Hogan schon mal nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder kämpft, wäre es auch logisch. Ich tippe doch auf Hogan. Hast du jetzt nur gemacht, weil ich das denn geschrieben habe? Nee, das nicht. Also, du hast ja gemerkt, was ich von der Logik her, wie ich da jetzt rangegangen bin. Ich tippe auf Hogan. Ich glaube auch, ich kann mir zwar bald nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich dauerhaft vom Wrestling zurücktritt, wie er das mal gemeint hatte. Nee, aber ich glaube nicht, dass er, also das hat ja jetzt wirklich 2 Jahre gedauert, bis da wieder ein Match kam. Ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal wirklich, vielleicht nochmal irgendwo ein Match, wenn es irgendwie geht. Das erstens wird, ja auch wird er das dann gewinnen Match. Und zweitens... Das wird ja auch kein richtiges Match. Nee, zwar, wirklich versucht, irgendwie so ein bisschen darzustellen, als ob das letzte Match von Hogan erstmal ist, dann wird er das auch gewinnen, denke ich. Da werden 1000 Leute reinrennen und da Hogan selber wird 3-4 Schläge vielleicht zeigen. Ja, mal sehen, es ist ja nur das Qualification. Man kann ja etwas vorbereitet haben. Ja, klar. An Spots. Dann haben wir den Main Event, TNA World Heavyweight Championship Match zwischen Kurt Angle, der Champion, und Bobby Roode. Und übrigens, ganz kurz noch als letzten Kommentar zu Hogan gegen Sting. Dave Meltzer und Brian Alvarez meinten noch, als sie die letzte Raw gereviewt haben, meinten sie, wahrscheinlich wird nicht mal das Match zwischen Hogan und Sting so schlecht wie diese Raw-Ausgabe. Das kann gut sein. Ja, es wird schon schwierig. So, jetzt wolltest du sagen Engel gegen Root, um den TNA World Heavyweight Champion. Ja. Und Engel ist der Titelname. Ja, ich habe diese Story wenig verfolgt. Ich viel, Bobby Roode, der ist so gut aufgebaut worden. Die haben dann Videos gezeigt von ihm zu Hause und dann wirkte auf einmal der Titel doch sehr wichtig und Root wirkte jetzt wirklich auch wie ein ernsthafter Herausforderer, wie richtig wie ein Star. Haben die ganz hervorragend gemacht. Er hatte dann auch in jeder TNA-Sendung am Ende ein Main-Event-Match. Und ich glaube, bis einmal, wo sie irgendwie so ein komisches Ende gemacht haben mit Disqualifikation, hat er auch immer gewonnen, sodass sie ihn wirklich gut aufgebaut haben. Dementsprechend, wenn jemand stark aussieht, verliert er ja oft. Aber ich habe das ja auch gehört, dass es so gut aufgebaut wird. Und deshalb macht es irgendwie auch wenig Sinn, dann auf einmal Engel einfach gewinnen zu lassen, vor allem im wichtigsten Pay-Per-View überhaupt. Nee, das macht einfach gar keinen Sinn. Glaube ich auch nicht. Also für mich ist die einzige logische Entscheidung, Root gewinnt den Titel. Und am Ende dann große Feier, Konfetti, so ein bisschen damals wie bei WrestleMania 20. Genau, schöner Abschluss. Sein Tag-Team-Partner kommt in den Ring, ja, genau, hält ihn nach oben, Konfetti und vielleicht kommen sogar alle Wrestler in den Ring, nehmen ihn dann auf die Schulter. Das wird sicherlich sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Ja, wir tippen natürlich alle beide auf Robert Root. So Unterschiede haben wir bei RVD Jerry Lynn, bei dem Frauenmatch, bei dem Tag-Team-Match und das war's. Das sind drei Unterschiede, das heißt, und das auch noch bei den nicht so entscheidenden Matches. Bei den Main-Matches haben wir so das ziemlich ähnlich. Ja. Ja, das heißt drei Unterschiede, da sollte es also einen klaren Sieger geben. So, von der Karte her würde ich dem eine Empfehlung geben. Dem ja, durchaus. Ich freue mich jetzt auch gerade ein bisschen. Ja. Möchtest du noch aus deiner lyrischen Hausapotheke vorlesen? Nein. Okay, das war eine klare Ansage. Nein. So, ich würde jetzt nochmal, wenn du das Glas wegnimmst, nee, dann lassen wir das. Nimm mal das Glas weg. Nee, ich hole mal ganz kurz. Nee, wir machen Folgendes. Ich hole mal das Buch Schädelbasislektion raus und lese mal vor, was der Durst Grünbein als Widmung in das Buch reingeschrieben hat. Soll ich das machen? Mach das doch bitte. Ach, mein Bäume. Einige. Vorsicht. Eine der wenigen Wochen heute, Vorsicht. Wo TNA selbst beim Tippen nur interessanter war als Raw. Vielleicht vor allem, weil wir es nur getippt haben und nicht geguckt haben. Also hier, aber hinten, das nur eine Vermutung. Also hier hinten in dem Buch steht schon mal, stehen schon mal Sachen drauf, die man so gar nicht versteht. Alle Logistik, wo sonst? Alle Semantik, seit wann? Dieser Strang aus barbarischen Verben hieß niemals ich. Er schon Rückruf ins Leere, besetzt. Eine Zeit unter Menschen oder erdrosseln durchs Wort. Ja. Die Frage ist jetzt, kann man diese Sachen überstehen oder hat sich da einfach jemand einen Scherz gemacht und irgendwas zusammen? Nein, das ist schon ernsthaft. Hier, willst du es vorlesen? Es war übrigens, das Datum steht super glücklicherweise auch drin. Hannover, 17.01.1995. Mach mal auch, ja, bitte. Just Bad Side Poetry. Herzlichst, Durst Grünbein. Das Buch ist die zweite Auflage. Das war also ziemlich erfolgreich, weil Gedichtbände sind normalerweise nicht besonders gut verkauft. Dass da überhaupt eine zweite Auflage gedruckt wird, ist schon Wahnsinn. Ist ursprünglich erschienen im Jahr 1991. Das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen vor wie das komische Tilo-Sacher-Erzählen-Buch. Keiner versteht's, jeder muss es kaufen. Was du bist, steht am Rand. Anatomischer Tafeln. Dem Skelett an der Wand, was von Seele zu schwafeln. Liegt grad so verquer wie im Rachen der Zeit. Kleinhirn hin, Stammhirn her, diese, das lese ich nicht vor. Das ist ein Zyklus, da stehen ganz immer. Wir haben aber auch so längere Gedichte mit ganz viel Text, so posthume Innenstimmen. Inframinze, unverwandt streunend, der Traum eine Lichtung im Ich. Nimmst du die Sprache der Dinge mit unter die Haut, jeder in seiner Welt. Unerkannt, so viele Welten. Was sich hier zeigt, bleibt versteckt. Was sich erinnert, vergeht an der Drehung des Strickes, an dem du hängst. Und so weiter. Aber das war ja nicht das Buch, was er vorgelesen hat. Das habe ich nur gekauft und da habe ich dann eine Widmung bekommen. Das, aus dem er vorgelesen hat, das hieß ja anders. Das war auch noch nicht, das war nicht so einfach. Das konnte man ja noch verstehen. Schädelbasislektion. Aber Falten und Fallen. Das war ja ein Buch, das wurde ja bejubelt im Feuilleton. Das waren teilweise auch, hat er das eigentlich auch signiert? Nee, aber da ist noch ein Kassenzettel drin. Heidewitzka. Heidewitzka, der ist auch gut ausgeblendet. Aber man kann noch lesen, das Buch hat damals 28 D-Mark gekostet. Das war ein Schnäppchen, du. Und ich habe es gekauft am 27.12.1994 um 13.10 Uhr. So. Mittagszeit. Ja, das war sicherlich samstags oder so. Da ist man ja nicht. Auch eine zweite Auflage übrigens, auch sehr erfolgreich dementsprechend. Und dem Ganzen steht ein Zitat von Ludwig Wittgenstein voran, aus Übergewissheit: Seltsamer Zufall, dass alle die Menschen, deren Schädel man geöffnet hat, ein Gehirn hatten. Du, das denke ich mir auch manchmal, wenn ich so auf der Straße langlaufe. Da finde ich schon mal nicht schlecht. Da gibt es als erstes den Themenblock Variation auf kein Thema. Das ist auch schön. Man kann hinten beim Inhalt, man sieht, es gibt so Blöcke, so Themenblöcke. Und dazu gibt es dann einzelne Gedichte. Bei Variation auf kein Thema gibt es zum Beispiel In utero hedo geo xeno, nach den Fragmenten Trigeminus, Dezemberreim im Zweieck. Dann gibt es Mensch ohne Großhirn. Dann gibt es aus einem alten Fahrtenbuch. Oh, das können wir mal lesen, das ist nur ein Gedicht. Aus einem alten Fahrtenbuch. Da geht's los. Oh, das hört gar nicht auf. Das ist ja auch gut. Aus einem alten Fahrtenbuch. Nach dem Untergang des sozialistischen Reiches fand sich in einem Blechkasten vergraben im Sand eines militärischen Übungsgeländes in Sachsen ein Manuskript. Die einzelnen Blätter lagen an den Rändern verkohlt zwischen den Seiten eines Fahrtenbuchs, vermischt mit technischen und anatomischen Zeichnungen einer Maschinenabschrift der 8. Dyneser Elegie Rilkes und dem Apotheksrezept für ein schmerzlinderndes Mittel. Die Dyneser Elegien von Rilke kann ich übrigens empfehlen. Die habe ich bestimmt hier auch irgendwo im Schrank. Die sind ganz gut. Sitzend im Panzer der Sprache, fahren bis an die... Das ist ja auch, das hört ja gar nicht auf. Ne, das machen wir jetzt nicht. So, falten und fallen. Gucken wir mal. Alba, endlich sind all die Wanderer tot und zur Ruhe gekommen die Lieder der Verstörten, der Landschaftskranken in ihren langen Schatten am Horizont. Kleine Koseworte und Grausamkeiten treiben gelöst in der Luft. Wie immer sind die Sonnenbänke besetzt, lächeln Kinder und Alte aneinander vorbei. In den Zweigen hängen Erinnerungen, das ist nicht schlecht. Genaue Szenen aus einem künftigen Tag, überall Atem und Sprünge rückwärts, durchs Dunkel von Urne zu Uterus. Und das Neue, gefährlich und über Nacht ist es Welt geworden. So komm heraus aus zerwühlten Laken, sieh sie dir an, Himmel noch unbehelligt und unten, aus dem Hinterhalt aufgebrochen, giftige Gräser und Elstern im Staub, mit bösem Flügelschlag, Diebe in der Mitte des Lebenswegs wie du. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Das ist auch gut hier, pass mal auf. Nimm nur mal, das, ich lese da nicht ganz vor, weil das ist zu lang, aber da sehe ich schon, blinkt sozusagen ein Wort hervor, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben. Das ist das Tiergedicht, interessanterweise. Falten und Fallen. Sehr schön. Ich lese mal den zweiten Satz aus dem Tiergedicht. Die Pizza aus Stunden aßen sie häppchenweise. Meist kühl und nebenbei hörten sie plappern CDs oder föhnten das Meerschwein. Das soll reichen. Ich sehe gerade, wir haben da noch gute Literatur im Regal, zum Beispiel Hartmut und ich. Nee, das finde ich schon, also die finde ich nicht schlecht, die Grünbein. Ja, der schreibt auch immer noch. Jetzt können wir nachher mal gucken, ob wir auf dem Kindle auch durchs Grünbein finden. Ich habe ja kein 3GS oder whatsoever. Ja, ich kann das aber gucken. Ja, damit hatte Thomas auch seinen Redebeitrag heute. Du hast ja sonst auch immer ein Gedichtband dabei. Nee, sowas besitze ich eigentlich eher nicht. Was ein Fehler ist. Aber das lernst du dann noch, wenn du dein Praktikum bei der Emder Zeitung hast und die dich dann nach Goethe fragen, dann wirst du ja locker mal irgendwie der Zauberlehrling zitieren. Ach, das kennen die Leute doch selber gar nicht. Das glaube ich nicht. So. Bestellst du dem Herrn Fackert dann noch schöne Grüße? Ich den mal sehe. Die Kolumne lese ich gern. Ja, ich auch. Ja. Oh, so. Du kannst mal gucken, ob du den, wie heißt denn der die Musikkolumne schreibt? Der hat ja einen ganz guten Geschmack. Ich muss mir den mal angucken. Bestell den mal. Ja, geh mal einfach in die Redaktion, wo ist der? Und dann fragen die, was wollen sie von dem? Ich muss mir den mal angucken. Dann gehst du da mal hin und dann fragst du ihn mal, ob er diese ganzen CDs zugeschickt bekommt. Ja, das würde mich auch interessieren. Oder ob er sich die irgendwie selber besorgen muss oder wie das läuft. Das würde mich mal interessieren. Es gibt da auch immer viel, was heißt viel, aber es gibt da auf jeden Fall auch immer Alben, die so noch gar nicht raus sind und die er da schon bespricht. Beziehungsweise die dann an dem Tag rauskommen und so weiter. Dementsprechend muss er irgendwie eine Quelle zu haben. Ja, normalerweise gibt es ja diese Presseexemplare. Ja. Dann sprech mal mit ihm. Ja, das werde ich tun. Und dann wird Mirko in 4 Wochen über sein Praktikum bei der Emder Zeitung berichten. Ja, das kann ich auch währenddessen. Du könntest auch einen Vorschlag machen, dass die eine regelmäßige tägliche Kolumne zum Thema Wrestling mit aufsetzen. Ja, ich würde mich auch gerne für eine tägliche Musikseite einsetzen. Das werden sie nicht die machen. Die ich dann persönlich übernehmen würde. Das werden sie nicht machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde das schon gut, dass so eine Zeitung wöchentlich das und eine sehr gute Seite darüber zu machen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ich würde dich zu uns auch gerne übernehmen oder eine zweite Seite dazufügen. Ich meine, so würde ich das Gespräch mit ihm jetzt nicht beginnen. Das könnte ein Problem werden. Du, ich will die zweite Seite. Das könnte vielleicht ein Problem werden. Ja. Ja, also Fazit dieser Woche, eine hervorragende Ausgabe von Raw. Und ein total, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das ausdrücke. Ja, drück mal aus. Total blöder TNA-Pay-Per-View zum Tippen. Ne, der Pay-Per-View wird, glaube ich, aber gut. Ja, und Raw war schrecklich, so, dann haben wir das ja jetzt aber alles... Aber hervorragende real. Gedichtbände. Ja, wie man sieht. Ja. Ja, das war die dieswöchige Dropkick Drama. Das war's auch wieder. Wir melden uns nächste Woche wieder mit Bound for Glory an, was bei SmackDown Raw und so weiter passiert ist. Und natürlich tippen wir dann auch noch den Wahnsinns-Pay-Per-View Vengeance. Da freuen wir uns auch beide schon drauf. Ja, nächste Woche gibt es dann auch den Konzertbericht vom George Michael Konzert. Das ist doch schön zu wissen. Ja. Da freuen wir uns auch drauf. Ja, wann ist denn eigentlich dein Kasper-Konzert? Müsste auch bald sein. Mein Kasperle-Konzert, das ist, weiß ich gar nicht genau, aber das ist auf jeden Fall nach deinem. Okay, dann also sollte Frage ich dir also vorher... Nee, im Oktober. Das ist auch mal eine Aussage. Also es muss zwischen dem 21. Oktober und dem 31. sein. Ja, das könnte ich bei unserem, jetzt könnte ich bei unserem behaupten, es müsste zwischen dem 27. und dem 31. sein. Dann müsste meins ja zwischen dem 21. und dem 26. sein. Ja, also unseres ist glaube ich am 29. oder 30. Das ist auf jeden Fall an fast dem letzten Ferientag. Und am 1. muss ich dann erste Mal zur Zeit. Und Attack. Jetzt fällt mir gerade ein. Da könntest du ja mal, schick doch mal den, was hast du eine E-Mail-Adresse von den Leuten bei der Emder Zeitung, die ich betreue? Biet ihm doch mal an, dass du einen Bericht vom Kasper-Konzert schreibst. Das könnte man machen. Du könntest du doch dann gleich mitbringen quasi, ja, als sozusagen Einstieg. Aber müsstest denen vorher mal sagen, hey, gibt es da Interesse oder nicht? Also hast du eine E-Mail-Adresse von dem Menschen? Steht die da dabei bei der Musik? Ich meine, die steht unten drauf irgendwo, ja. Kannst du mir mal eine E-Mail schreiben und sagen, hier, pass auf, ich habe dann und dann... Praktikum bei euch. Ich bin da bei dem, in Köln ist das Kasper-Konzert, ne? Ja, richtig. Ich bin da bei dem Kasper-Konzert in Köln. Soll ich da irgendwas zu schreiben? Und wenn ja, wie viele Worte? Das ist immer wichtig bei der Zeitung, immer, das kennst du, ne? Dass du nicht einfach losschreibst, sondern dass du vorher sagst, wie viele Worte, und dann kriegt man meistens weniger, als man will. Ja, als ich den letzten Artikel schreiben soll, da wurde mir auch gar nichts gesagt. Das ist erstaunlich. Also selbst bei uns bei dem. Aber es hat dann gepasst. Wir haben ja so eine Firmenzeitung. Und wenn ich dann mal was zu meinem Thema schreiben muss, dann kriege ich mal eine ganz klare Ansage von so viel Worte. Und dann schreibe ich und dann muss ich kürzen, bis es dann wirklich die vorgegebene Zahl hat. Weil die einfach das Layout dann so vorbereiten, dass es genau passt. Mir wurde gar nichts gesagt und letztes Jahr hat es dann passt. Ich denke, die haben das dann in den Bildern halt verändert. Das ist erstaunlich. Das kenne ich anders. Naja. Es wurde nichts dran verändert, das weiß ich auf jeden Fall. Das wäre nicht schlecht, wenn du über das. Das wäre ja eine ganz gute Fingerübung auch. Ja. Und wenn sie es nicht nehmen, kannst du ja den Konzertbericht auf, wie heißt deine Musikseite? soundsmusik.wordpress.com. Genau. Da kommt das eh noch drauf. Genau. Ach so, ich habe mir noch eine neue Konzertkarte bestellt. Ich gehe im Januar zu einem Konzert, das ist nicht deine Musikrichtung, ich höre ja zurzeit viel Klassik. Oha. Und irgendwie... Wird alt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf die Noel Gallagher ist wenig rausgekommen, was mich interessiert hat. Und das, was mich interessiert hat, wie zum Beispiel Feist oder Wilco, da habe ich so zwei, drei Stücke... Oh, die Feist, die bekommst du auch nicht. Da habe ich so zwei, drei Stücke gehört, die haben mich nicht vom Hocker gehauen, deshalb habe ich mir die dann nicht gekauft. Und dafür habe ich mir dann ein bisschen mehr Klassik gekauft. Und ich habe gesehen in Hannover, es gibt ja eine sehr gute neue CD von Anna Netrebko, die ich auch mitgebracht hatte, die ich hier verschenkt hatte. Und... die tritt im Januar in Hannover auf. Und da ich die zum letzten Mal vor 10, 15 Jahren gesehen habe, dachte ich, naja gut, das war sehr, sehr teuer. Sehr, sehr, sehr teuer. Aber alle 10 Jahre kannst du das wohl mal leisten. Ich will jetzt fast nicht fragen, aber... Frag mal, was die Karte gekostet hat. Was kostet die Karte und wo sitzt du? Also ich sage mal so, die teuerste Karte bei dem Konzert ist 379. Die günstigste ist knapp 200. Und ich habe, 319 Euro. Okay. Das kann man schon mal zahlen, oder? Und ich sitze nicht ganz vorne. Beim besten Willen nicht. Ich kann froh sein, wenn kein Feind da ist. Weil es im Kuppel sei. Es ist tatsächlich kein Scherz. Also ich habe schon einen vernünftigen Platz, aber es ist tatsächlich kein Scherz. Ich habe vor Jahren, als ich neu in Hannover war, als man noch nicht so über Eventim bestellt hat, da bin ich dann noch zu dem Kartenverkauf im Kaufhof gegangen. Und da wollte ich mal Karten für ein Klassikkonzert haben. Da haben sie mir gesagt, dann haben sie noch die Pläne auf Papier rausgeholt und gesagt, ja, da gibt es nur noch da und da ein paar Karten. Und dann meinte so die Verkäuferin, aber die Plätze kann ich Ihnen nicht wirklich empfehlen. Da haben sie wirklich diese Pfeiler vor. Und es gibt da tatsächlich, weil so ein altes Gebäude ist, so mittendrin so Pfeiler und die verkaufen tatsächlich Plätze, wo du dahinter sitzt. Das finde ich, meine, beim Konzert geht es zwar ums Hören, aber... Das ist aber das ist doch eine Katastrophe, die kann man doch nicht verkaufen, das verstehe ich nicht. Ja, Thomas, dann kannst du dir ja mal 3 Stunden Pfeiler angucken für 200 Euro. Ich 319. Ist aber erst im Januar, vielleicht ist der Pfeiler bis dahin ja eingestürzt. Das mache ich demnächst auch durch. Ich vermiete bei mir auch so. Dann stelle ich so einen Pfeiler dahin. Sag hier 100 Euro die Stunde und dann mache ich. Was machst du dann? Dann mache ich den CD-Player an und dann läuft das. Du. Aber du hast ja keine klassische Musik bei dir zu Hause. Nee, das stimmt. Die muss ich auch kaufen. Ich würde dir mal eine CD dann ausleihen. Nee, ich glaube, da brauche ich gar nicht. Ja, du kommst da schon noch rein. Ja, aber bestimmt nicht hierzu. Nee, ich denke auch, das ist von 20. Aber das Interessante ist, ich habe auch so ein paar Interviews jetzt von Schriftstellern und so gehört in diesem NDR-Podcast. Da sind auch viele, die so auch dann aus der Rockecke halt kommen und die dann auch irgendwann so ab 30, 40 immer mehr Klassiker hören und feststellen, da ist so eine ganze Menge drin, was so in der Rockmusik halt nicht ist. Die Mischung macht's halt. Ich kann mir das jetzt gerade noch nicht so sehr vorstellen und hoffe, dass ich da nie zu komme, aber... Ich habe in der Schule, als sie uns im Musikunterricht damit gequält haben, habe ich das ja auch nicht gern gemacht. Und dann irgendwann so während des Zivildienstes fing das an. Da habe ich dann so erste Klassik gehört und immer nur ein bisschen nebenbei, aber ich merke, dass das bisschen wird immer mehr. Oha. Höre ich sehr, sehr gern. Ich glaube, ich habe mir dieses Jahr fast mehr Klassik-CDs gekauft als Rock-CDs. Das erschreckt mich. Ich hoffe, da kommt nicht zu viel von in deinen Top 10 der Musik an dieses Jahr. Ich glaube, ich mache das getrennt. Ja, das ist schon eine gute Idee. Weil ich glaube, sonst kannst du mit meinen Top 10 nicht viel anfangen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel diese mit den 10 Jahre Jubiläum der Arien in der New Yorker Met von der Netrebko sehr, sehr gut. Wolltest du was sagen? Ich soll die Klassik-CDs jetzt nicht durchgehen, gut, dann lasse ich das. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, du. Ich finde zum Beispiel diese neue Beethoven-Einspielung von der Ott finde ich sehr, sehr gut. Oder jetzt auch das neue Lang-Lang-Album zu Liszt, finde ich nicht schlecht. Ich höre ja ganz gern Klavier. Dieses, was ich hier geholt habe, von der Sol Gabetta, diese Vivaldi-Einspielung, Cello, finde ich auch nicht schlecht. Aber gibt schon einiges. Ich glaube, wir machen jetzt mal ganz schnell Schluss. Man macht mal ganz schnell. Ist auch zum Glück nicht so lang geworden, die Sendung. Nee, obwohl, ja. Und es hat eine ähnlich hohe Qualität wie die Raw-Sendung. Ja, Palim, Palim.